endlich bin ich fertig mit dem Möbel aufbauen. Dann kann ich mir jetzt ein Reh schießen gehen. Na, aber hier fehlt noch ein bisschen Farbe. Ich glaube, ich mache die Wand mal schwarz. Und außerdem stellen wir euch eine Orientierungshilfe vor, die euch noch orientierungsloser werden lässt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und jetzt bitte ich um eure Aufmerksamkeit. Herbst im Podcast. Die Blätter fallen von den Bäumen, rot-gelbe Färbungen lassen uns träumen, Kastanien sammeln, durch Pfützen springen, leider die Vögel nicht mehr so viel singen. Eins ist aber dennoch sicher, bald kommt auch wieder Schnee. Aber wer jetzt schon da ist, klar, das ist René. Mit Kaffee und Kuchen, so der Plan. René ist da, der Podcast-Mann. Hallo René. Ja, hallo Stefan. Herzlich willkommen auch von mir zum Literaturpodcast. Zum poetischen Podcast hier. Ja, gleich mehr zu dem Gedicht, aber erstmal herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 150. Ausgabe an diesem wunderschönen 30.10.2024 und endlich mal wieder mit dabei, Marc. Hallo, schön, dass du wieder hergefunden hast. Hallo René, hallo Stefan. Moin. Ich beglückwünsche uns zuallererst zu dieser Jubiläumsausgabe. Ja. 150 Folgen in der zweiten Staffel, das ist schon mal ein bisschen was. Da haben wir ein paar Jahre dran gesessen, um das so weit hinzubekommen. Fünf Jahre. Ah ja. Fünfmal? 2019. Wir können das ja ausrechnen. 53 Wochen, 5 Jahre. Nee, wir machen ja nur jede zweite Woche. So da haben wir es mit der Mathematik. Warte mal, das sind dann 25 im Jahr. Haben wir in eine Falle gestellt. 25? 150 durch 25, das sind 6. Dann sind 6 Jahre. Aha. Und wir töten uns langsam zur Wahrheit durch. Wir rechnen uns zur Wahrheit durch. Diese 6 Jahre haben Stefan veranlasst, ein Gedicht zu schreiben? Nein, schreiben zu lassen. Ach ja, stimmt. Nein. Einige Verse waren von mir und genau. Ich habe es ergänzen lassen. Du hast dich schon gewundert, warum ChatGPT hinten die Satzenden immer alle gleich hatte, ne? Genau. Warum die sich gereimt haben. Ja, ich wollte gucken, ob sich das mittlerweile schon verbessert hat, aber naja, reden wir nicht drüber. Ganz genau. Sagen wir lieber, auch ich, liebe Hörer da draußen, begrüße euch und Sie gerne zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, suche Zuhörer. Wir haben wieder so viel Sendung heute. Und deswegen werden wir auch sofort durchdarten. Lassen Sie uns los. Durchstarten kann ja jeder sagen, aber Sturchdarten, ich meine, das hört ihr nur beim Meisten Berlin Podcast. Der heißt übrigens, irgendwas ist doch immer. Das hat Stefan vorher noch ausgelassen. Oh mein Gott. So, jetzt haben also wir ich merke schon gerade, ja. Man merkt, Marc ich war lange da. Nicht hier. Ja. Genau, man ist erst wieder da. Ist schluderig geworden. Ich war 2 Ausgaben nicht dabei. Das ist wieder eine kleine Rechenaufgabe für René. Wie lange war ich nicht da? Dann 4 Wochen. 4 Wochen. Also haben wir uns vor 6 Wochen zuletzt gesehen. Ganz genau. Okay. Ist doch logisch, oder? Das muss ja dann im August gewesen sein. Ja, aber welches Jahr? 2024. So, komm. So. Content. Was hast du denn eigentlich die ganzen 6 Wochen gemacht? Ja, eben. Warum warst du eigentlich nicht hier? Ja, warum warst du eigentlich nicht hier? Hast du einen Nebenjob? Was soll denn das? Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Marc berichtet. Ich habe keinen Nebenjob. Ich habe einen Hauptjob. Oh. Und es kommt irgendwann die Zeit im Leben eines jeden Mannes, um nicht zu sagen eines aufgeklärten Mitteleuropäers, wo er feststellt, oh, mein Arbeitgeber möchte mich jetzt doch mal so richtig voll beanspruchen. Es ist einfach momentan bei uns gerade ein bisschen Land unter in der Firma. Das ist ja auch schön, wenn viel zu tun ist. Ja, ganz genau. Das ist genau das, will ich damit sagen. Es wird auch nicht langweilig, weil es ja jeden Tag ein anderes Datum. Klar. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Land unter, wie in Spanien quasi. Wie in Spanien. Ein bisschen anders. Ja, also ich war sehr beschäftigt. Darüber hinaus war ich dann auch noch erkrankt. Uiuiui. Ich war so weit erkrankt, dass ich sogar meine Arbeit unterbrechen musste mal für eine Woche. Bin dann pflichtbeflissenst zu meiner Hausärztin gegangen und die hat dann diagnostiziert, sie haben irgendwie ein Virus entdeckt. Hoffentlich ist der vorbei. Ja, genau. Hoffentlich ist der vorbei. Ich meine, sowas hält sich ja üblicherweise nicht ewig, es sei denn, man krepiert daran. Das haben wir ja so an sich. Also nein, ich bin wieder genesen, aber es hat richtig lange gedauert. Also wie gesagt, nach einer Woche bin ich dann wieder arbeiten gegangen. Aber ich habe noch 2-3 Wochen länger gebraucht, um mich wirklich wieder richtig fit zu fühlen. Ja, also man ist dann zwar nicht mehr virulent, aber ja, wie gesagt, es war nach wie vor so eine Mattheit irgendwie da. Es fühlte sich so ein bisschen nach Corona an, muss ich sagen. Aber der Test schlug nicht an. Nun mag es daran liegen, dass der Test vielleicht nicht anschlug, weil die Viruslast genau auf der Kante war, zur Wahrnehmungsschwelle, ja, dass das nicht funktioniert hat. War es nicht tief genug in der Nase? Keine Ahnung, irgendwas. Ja. Vielleicht hat man das in den letzten 2 Jahren einfach verlernt, wie man diese Tests anwendet. Der Fehler mag ja auch bei mir gelegen haben. Aber es gibt ja auch noch andere Krankheiten außer Corona. Also vielleicht war es vielleicht war es einfach nur irgendwie ein Virusinfekt. Also ich hatte auf jeden Fall mit den Atemwegen ordentlich zu tun. So, darüber hinaus gab es weiteres Ungemach, obwohl eigentlich eine schöne Geschichte, weil wir haben zu Hause beschlossen, das Arbeitszimmer müsste mal komplett renoviert werden. Das heißt, da wurde eine neue Farbe aufgetragen. Da waren wir auch mal recht mutig, wo wir nämlich sonst eigentlich wir sonst eher zu grünlichen und bläulichen Farbtönen tendieren, waren wir diesmal relativ spontan und haben gesagt, oh, wir hätten gerne etwas in die rötliche Richtung. Mhm. Also ist das ein dunkles, gesetztes Rot irgendwie geworden, was ehrlich gesagt bei dem entsprechenden Lichteinfall doch deutlich mehr leuchtet als ursprünglich gedacht. Aber sei es drum. Dazu noch einen passenden Teppich, Auslegeware. Ansonsten, ja genau, eine Wand ist rot geworden, der Rest dann irgendwie weiß. Diese Details langweilen wahrscheinlich aber jeden. Kurz zur Tapetenfarbe, man muss auch mal Mut beweisen. Guck mal hinter uns, wir sitzen vor einer schwarzen Wand. Ja. Man kann auch mal schwarz tapezieren. Ja, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass wir keine Tapeten verwenden, sondern nur Farbe. Ach so, ihr habt auf die pure Wand gemalt. Sozusagen. Ist auch gut. Ja. Kann man zur Not drüber tapezieren. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich sehe schon, dieses Tapetenthema wird uns diese Folge lang nicht mehr loslassen. Gott sei Dank. Puh, Stefan, bist du darauf vorbereitet? Nein. Papier an Wände, mach dir ein Bild. Alles klar, weiter geht's. Okay. Da kann ich nur die Stichworte Raufaser und Strukturtapete in den Raum werfen. Spritzraufaser? Es gibt doch so Raufaser, der auf die Wand gespritzt wird, oder? Ach, sowas. Das mag es geben. Ich kenne nur Raufaserfarbe. Also es ist eine Farbe, die trägst du ganz normal auf. Das haben wir auch tatsächlich an einigen Wänden bei uns. Und dann du malerst das eben, wie gesagt, deine Wand. Und danach dann sind dann auch tatsächlich so eine Holzkrümel drin und dann hast du Raufaser. Aber warum macht man das? Warum macht man Holz? Ich habe keine Ahnung. In die Tapete und in die Farbe? Keine Ahnung. Weil es sonst langweilig aussieht? Ich denke schon, weil es das ist ja ein bisschen Struktur, ne? Ja, genau. Und dann siehst du so Beulen in der Wand vielleicht nicht? Man spricht von einem Changeant in der Farbe. Also der Lichteinfall wird dann eben derart genutzt, dass die Struktur der Wand irgendwie ein bisschen kaschiert wird. Also wenn ihr zum Beispiel die Wand, auf die wir jetzt gerade gucken, irgendwie anschaust, da knapp über dem Fernseher siehst du ein paar Unebenheiten in der Wand. Das sieht nicht schön aus. Und das sieht nicht schön aus, eben deswegen, weil die Farbe einfach zu wenig Struktur hat. Und je mehr Struktur sie hat, desto mehr kaschierst du eben solche Vertiefungen, Erhebungen, sonst irgendwas. Ja. Das zum einen. Wenn ihr da draußen jetzt grübelt, schwarze Tapete, wäre das was für mich? Den sei empfohlen, auf YouTube einfach mal vorbeizuschauen, denn die aktuelle Folge gibt es auch in Videoform. Ja, wir haben einen schwarzen Hintergrund quasi. Genau, so. Im Dark Mode. Im Dark Mode, ganz genau. Ich darf noch... Das waren 6 Wochen, erzähl. Okay. Da wird ja wohl mehr passiert sein. Echt mal. Ja, und zwar, der Raum wurde auch komplett neu eingerichtet. Der bisherige glas- und stahlbewehrte Schreibtisch musste weichen, einem hypermodernen, neuen, viel zu teuren Gerät, was allerdings komplett ausgestattet ist und ich liebe es. Also ich habe lieber mal ein paar Euro mehr ausgegeben und habe jetzt einen neuen Schreibtisch. Der ist höhenverstellbar, der hat eine Key-Ladezone, also da legt man sein Handy dann einfach nur so in die Nähe und schon wird es kontaktlos geladen. Es hat einen Doppelarm für Monitore, also ich kann also 2 große Monitore dort befestigen, was ich auch gemacht habe. und eine PC-Halterung, die natürlich essentiell ist, weil wenn du dann im Stehen arbeiten willst und der Computer steht weiterhin auf dem Boden, dann müssen die Kabel natürlich etwas länger sein. Und weil man das üblicherweise nicht vorrätig hat oder dafür nicht noch extra Geld ausgeben möchte. Fährt der Computer Fahrstuhl. Ganz genau. Ah, der fährt also mit hoch. Bei mir ist es genauso. Aber es gibt halt beide Varianten. Ist ja auch cool. Nein. Doch. Nein, cool ist das nicht. Das ist irgendwas, aber cool ist es nicht. Dein Computer fährt auch Fahrstuhl? Nein. Nein. Der steht bloß lange Kabel. Neben dem Tisch und die Kabel sind entsprechend so, dass hast der, bei der dass ersten, die für alle Entfernung reicht. Hast du das vor der ersten Fahrt schon gewusst? Ja, selbstverständlich. Okay. Ansonsten hätten wir sehr gerne die Anekdote dazu gehört. Nachdem der Rechner dreimal runtergefallen ist. Genau. Ja. Natürlich ist der Rechner jetzt nur, was weiß ich so, sagen wir so, er hat bestimmt so zwischen 15% und 20% seiner Leistungsfähigkeit eingebüßt, weil die Signallaufzeiten durch die überlangen Kabel nicht. Aber darf ich nach dem Preis fragen? Und ist es ein ja, Hersteller, fragen darfst den, du. Den man kennt? Schreibt das Nein. Nein, es ist ein sehr junges Unternehmen, ansässig in Slowenien. Mhm. Sie liefern europaweit mindestens. Und bisher hatten sie nur diesen einen Schreibtisch im Angebot. Allerdings ist er, wie gesagt, komplett konfigurierbar. Das heißt, du kannst sagen, dass er höhenverstellbar sein soll, ja oder nein. Was für ein Holz du gerne hättest für die Tischplatte, welche Farbe die Füße haben wollen. Ich habe zum Beispiel noch unter den Füßen habe ich auch noch Rollen. Das ist super praktisch. Ja. Kannst du den schön... Du oder der Schreibtisch? Beide. Rate. Der Schreibtisch hat Rollen, das heißt, du kannst den verschieben. Ja, ganz genau. Die Füße kannst du austauschen. Ne? Hey, das ist doch mal ein mobiles Büro. Das ist beweglich in alle Dimensionen quasi. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Ein 3D-Schreibtisch. Genau. Das ist jetzt ein 4D-Arbeitsplatz. Also, das kenne ich auch, wie ich mir damals angeholt habe. Es gibt ja auch welche, die über Excel sind. Ne? Da hast du 1000 Varianten. Du kannst sozusagen auf dem Tisch noch eine Erhebung haben, wo du die Monitore raufstellst. Ja. Gibt es auch. Also lohnt sich, da mal zu gucken. Und ich muss sagen, ich verwende das auch viel im Homeoffice. Und wie ist das vom Wackeligkeitsfaktor? Hätte ich mir... Also ich habe damit ausgefahrenen Zustand natürlich. Ja, ganz genau. Da habe ich auch damit gerechnet, dass das gerade bei der Übergröße, die ich bestellt habe, dass das ein Problem sein könnte, weil sie fertigen auch individuelle Größen an. Es gibt so ein Standardformat von 1,60 in der Breite und an der kurzen Seite sind 80 Zentimeter. Das ist so üblich. Ich habe 1,80 mal 80 bestellt oder 20 Zentimeter noch breiter der Schreibtisch und habe auch damit gerechnet, dass der dann ein wenig wackelig sein würde, gerade aufgrund der Tatsache, weil da noch Rollen darunter sind. Mhm. Aber Pustekuchen. Finde ich auch, ja. Ganz hervorragend verarbeitet. Das muckt und ruckelt überhaupt nicht. Ja. Es ist eine wahre Freude. Und natürlich elektrisch, ne? Ist ja auch. Es geht nicht mit Kurbel. Was hast du denn gedacht, dass der mit Gas funktioniert? Nein. Ja, da ist ja eine Gasfeder drin, du hast recht. Der funktioniert mit Gas, ja. Aber dann, Stefan fragte wegen Preis und Hersteller. Ja. Ja. Jetzt mal raus hier, lass mal die Hose runter. Also, das ist die Firma Ergoheit. Ergoheit? Heit, wie sich verstecken auf Englisch, H-I-D-E. Heit, nicht Heit, wie Höhe. Ganz genau, also E-R-G-O-H-I-D-E. Hoffentlich versteckt sich da die Ergonomie nicht. Ja, ganz genau. Das, Naja, wie gesagt, sie haben angefangen mit diesem einen Schreibtisch. Mittlerweile bieten sie auch Schreibtischstühle an und jetzt haben sie auch eine neue, größere Variante des Schreibtisches im Angebot. Genau das, was du gerade erwähnt hast, Stefan, nämlich einen Schreibtisch über Eck, also diese richtig übergroßen Dinger. Und selbst den haben sie so weit hingekriegt, dass der höhenverstellbar ist, elektrisch. Ja. Also Donnerwetter und kein Ende. Wie gesagt, es gibt verschiedene Optionen, die man dazu buchen kann. Ganz tolles Kabelmanagement auch. Und es beginnt bei ungefähr 1.000 Euro. Für meine Variante habe ich jetzt 1.630 bezahlt. Aber über die Jahre amortisiert sich das. Also ist das dann nicht mehr so teuer, wenn man sich das genau überlegt. Und es ist für mich der mit Abstand teuerste Schreibtisch, den ich nicht nur jemals gesehen, sondern auch noch gekauft habe. Und es wird dann, so Gott will, der letzte Schreibtisch sein, den ich jemals gekauft habe. Hoffentlich. Ich bin wahnsinnig zufrieden damit. Hat sich echt gelohnt. Was hast du bezahlt, Stefan? Ich habe deutlich weniger bezahlt, weil ich von einem chinesischen Hersteller den gekauft habe, der hier in Deutschland ein Lager hat. Und da habe ich jetzt auch schon von mehreren Freunden die Empfehlung weitergegeben und die sind alle sehr zufrieden. Und wo hast du den gekauft? Im Internet. Auf einer großen Plattform? Nee. Oder ein Spezialgeschäft für? Also das war speziell ein Shop für Schreibtische, für so eine höhenverstellbare Schreibtische. Okay, weil es ist ja schon ungewöhnlich, nicht bei den Großen zu kaufen. Ja. Also mir geht's so. Ich habe auch ein Hightech-Gadget gekauft. Das ist 1,76 Meter groß. Mhm. Und auch erstmalig in einem normalen Fachshop, Online-Shop, was ich sonst auch nicht machen würde. Okay. Es handelt sich um einen Wäscheständer, einen Turmwäscheständer. Ah ja. So, der nächste Kollege geht. Wir sind gleich alleine hier. Ach so, ja. Der nächste Kollege geht. Wir sind bei mir im Büro. Richtig, das müssen wir sagen. Ist egal für den Podcast, weil die Qualität ist unabhängig vom Aufnahmeort. Mittlerweile schon. Dafür seht ihr schwarze Tapeten. Genau. Marc, noch eine Frage. Hat er einen Speicher, dein Tisch? Positionsspeicher? Nicht nur einen. Ja, vier davon. Vier sogar, das ist gut, ja. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, weil zwei Positionen für mich, eine zum Stehen und eine zum Sitzen. Hocken, und sitzen. Noch zwei Positionen für meine Tina. Ach, und ja, ihr hättet es erraten, eine fürs Stehen und eine fürs Sitzen, auch noch für Tina. Eine Position hast du vergessen, die ich sehr praktisch finde. Meine hat nämlich drei zum Sitzen, zum Stehen und zum Unterdurchlaufen. Nein, zum Nichtarbeiten. Da kann ich nämlich in eine Position stellen, wo ich meinen Stuhl drunter stelle. Mit den Armstützen habe ich. Aha, das ist ja auch eine clevere Idee. Im Pausemodus. Ja, ich brauche diese dritte Position nicht, weil ich keine Armstützen mehr habe. Früher auch immer so Armstützen, also so an dem Schreibtischstuhl gehabt und mache das aber seit Jahren nicht mehr und finde es auch besser. Und ich glaube, das ist auch besser für meinen Rücken. Ohne. Tja, du musst deinen Horizont erweitern. Ja. Weil hinter dem Horizont geht es halt weiter. Gut, ich habe noch mal eine kurze Frage zu deiner Krankheitsgeschichte. Ja, soweit sind wir noch. Ach so, okay. Das Möbelthema ist ja noch nicht abgeschlossen. Ah ja, dann. Es war nämlich eine Mörder-Odyssee. Also genau, also ich fange mal ein bisschen anders an. Ich habe gesagt, das Zimmer komplett neu. Das heißt, es gab da noch zwei Schränke drin, also so ein Highboard mit 8 Schubladen und ein riesiger Kleiderschrank, 60 cm tief, 3 Meter breit, 2,20 Meter hoch. Eine richtige Riesenkuh und der musste raus. Also der hat uns über 10 Jahre irgendwie beste Dienste irgendwie geleistet. Aber wir wollten uns da einfach mal ein bisschen verändern. Vor allen Dingen hat Tina gesagt, in den letzten Jahren immer wieder, ich komme da ganz oben nicht mehr ran. Aber wir haben noch Leitern, wir haben noch Tritt und so weiter. Arschloch. Also ihr seht schon, worauf das hinaufläuft. Wir mussten uns da irgendwie verändern. Nach oben hin viel Platz in Anführungen, das ist doch eigentlich praktikabel. Absolut. Muss aber auch rankommen, ja. Das ist ja ein völlig neuer Aspekt, Stefan. Ja, deswegen sag ich's ja. Leiter, Tritt. Es gibt ja Schränke, die in so ein, wie so ein, was du so drehen kannst, dass die Kleidung hin und her fährt. Es gibt so Stangen, mit denen man Sachen rausholen kann. Ja. Die beiden Jungs neben mir gestikulieren wild. Ihr könnt das nur sehen, wenn ihr unseren Videopodcast bei YouTube. Ja, aber wenn ich sage, es gibt so Stangen, mit denen man so rausheben kann, dann kann man sich das, glaube ich, sein eigenes Bild von machen. Da gibt es nicht so viele Optionen, wie das läuft. Ich habe gerade zwischen den Knien gehabt, die Stange, und habe mit den, nein, natürlich nicht. Und wie habt ihr das Schrankproblem jetzt gelöst? Wir haben uns von der Firma Rudolf Möbel haben wir uns 7 neue Schränke bestellt. 7? Hast du gerade 7 gesagt? Ja. Hast du es auch gehört, René? Ja, ich habe gerade eine Vermutung. Ja, ist eine Glückszahl einfach, deswegen 7. Nein. Also es ist natürlich ein modulares System. Mhm. Also du hast, was ich, irgendwie ein hohes Regal, dann kommt ein Kleiderschrank, irgendwie, der ist so 1 Meter breit, daneben noch ein Kleiderschrank, der ist 1 Meter breit, dann kommt wieder ein Regal, dann kommt ein Schubladenelement und dann hast du noch 2 Highboards, die jeweils 1 Meter breit sind auf einer anderen Wand. Und alles von einem Typ sozusagen. Alles von einem Typ, ganz genau. Sieht ganz hervorragend aus. Und die Odyssee, die ich angesprochen habe, war einfach, wir haben erstmal eine ganze Weile mit uns gehadert, ja, sollen wir das wirklich machen, wir haben auch teure Möbel etc. Ja, okay, also wir machen das jetzt, wir bestellen das jetzt online, also nochmal 2-3 Mal geprüft und dann hieß es, aha, okay, jetzt gucken wir mal, wann die sich melden, weil man weiß ja nie, wann das Zeug geliefert wird. Und du musst also malern und du musst einen neuen Teppich irgendwie auch erstmal aussuchen und bestellen und der muss auch kommen. und der muss ausgelegt werden. Also wir machen das nicht mehr selber, sondern lassen das machen, weil wir lassen den mittlerweile verkleben. Das ist gerade, wenn man so Sachen wie hat, wie eben so ein Arbeitszimmer, wo man dann mit dem Stuhl rüberrollt, dann ist es schon nicht schlecht, wenn der wirklich fest ist, der Teppich, weil die Bewegung, die du mit dem Schreibtischstuhl darüber machst oder gegebenenfalls auch mit dem Tisch, ich habe ja erzählt, der hat auch Rollen, können den Teppich insgesamt verschieben. Ja. Und das wäre nicht so gut und der leidet dann auch darunter, der Teppich. Okay, also haben wir da irgendwie vorgesorgt. Also musst du da jemand kommen und musst uns den bringen. Und dann war der Teppich da und dann hieß aber, ja okay, ihr wollt noch so ein Kettelband haben. Das heißt, man nimmt Verschnitt vom Teppich und fügt es zusammen zu so einer 5 cm hohen Borte, die dann quasi als Scheuerleiste an den Wänden unten dient. Das ist auf einer Seite dann auch nochmal so umnäht. Aber es sieht irgendwie ganz, ganz schick aus. Müsst ihr euch mal angucken. Na jedenfalls, es war schwierig, das zeitlich irgendwie alles so zu koordinieren. Vor allen Dingen mit den Möbeln war das irgendwie sehr schlecht, weil wir haben das Zeug bestellt. Dann haben sie sich gemeldet und haben gesagt, alles klar, ihr ist jetzt eingegangen. Wir sagen euch Bescheid, wenn die Möbel denn fertig sind. So, dann waren die Möbel fertig und dann hieß es, ja, okay, pass auf, das Zeug kommt jetzt irgendwie zu unserer Spedition, die wird sich in den nächsten 10 bis 15 Tagen bei euch melden, um dann einen Termin überhaupt erstmal zu vereinbaren. Ich sage, ach du Scheiße, das kann also alle noch ein bisschen dauern. Unser Urlaub war natürlich schon, also die freien Tage, die wir dafür brauchten, weil so eine Möbel bauen sich ja auch nicht von alleine auf. Also das hätte man auch machen lassen können, aber das mag ich nicht, weil immer wenn ich irgendwie in Möbelgeschäften bin und jetzt kommt schon wieder ein kleiner Exkurs und sehe, wie die... Mach nichts, wir haben eine Stunde Zeit. Wenn ich dort sehe, wie die Möbel aufgebaut sind, dann denke ich immer so, oh Gott, könnt ihr das nicht mal bitte richtig machen? Die Leute kommen hier ins Möbelgeschäft, um sich die Sachen anzugucken und dann sollen die natürlich auch perfekt da stehen. Da will ich ja nicht den Eindruck gewinnen, aha, die sehen immer so scheiße aus, so krumm und schief etc. und dass die Türen nicht richtig zugehen. Dass sie nicht richtig ausgerichtet sind, etc. Wird schon nicht auffallen, genau. Die Leute wollen nur gucken, oh, guck mal, der hat eine blaue Farbe, den finde ich gut, den kaufe ich. Ich glaube, so funktioniert das heutzutage nicht mehr. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du wirklich schon richtig viel Geld dafür in die Hand nehmen musst. Jeder mag jetzt für sich entscheiden, wie viel für ihn richtig viel Geld ist. Aber für uns war es kein Pappenstiel. Na, jedenfalls. Ja, die Spedition meldete sich auch tatsächlich und wir wollten gerade anfangen, hatten den Raum irgendwie geleert und wollten jetzt gerade mit dem Malerarbeiten irgendwie anfangen und dann rief die Spedition an und meinte, ja, also morgen hätten wir Zeit. Ich sage, es ist ja gut gemeint, aber ich muss das Zeug auch irgendwie hinstellen, weil die Schränke kamen, natürlich zerlegt, nicht im Stück, in 28 Kolli. Ein Kolli ist so ein Paket, wenn du so willst. Ja. Also 28 Pakete, die wollen erstmal irgendwo untergebracht werden. Das ist ja kein Lager zu Hause. So ist das. Ja, okay, wir haben einen nicht allzu kleinen Balkon, also eine Loggia. Da hätte man das zwischenlagern können. Aber, wie gesagt, das braucht ein bisschen, bis das alles aufgebaut ist. Und dann hast du vielleicht schlechtes Wetter und dann kommt da Feuchte irgendwie in die Schränke. Das will man ja irgendwie auch nicht. Also man möchte das schon in der Wohnung irgendwie zwischenlagern und dann auf die einzelnen Pakete zugreifen, wenn man den oder die Schränke irgendwie aufbauen möchte. Und die haben es auch in die Wohnung geliefert, hoffentlich. Es ja wurde zum Glück bis in die Wohnung geliefert. 40 Pakete an der Haustür unten abgestellt. Im Gegensatz, ja, ganz genau. Also der Schreibtisch kam, also das war so ein Zwischending. Ich kenne das auch so, entweder bis in die Wohnung oder bis zur Bordsteinkante. DHL hat meinen Schreibtisch geliefert bis unten in den Hausflur von dem Mehrfamilienhaus, in dem wir residieren. Wir kommen uns auf halbe Strecke entgegen. Genau. Ja, ganz genau. Kommen Sie mal noch ein Stück. Das war allerdings auch wieder so ein Ding. Aber da hält man doch einen Schein bereit und sagt, komm, ich trage den mal. Ich glaube, ganz ehrlich, Marc hat in den letzten 6 Wochen ziemlich viele Scheine bereitgehalten. Ja. An dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch zum Lottogewinn. Wir werden es nicht weitererzählen. Du hast versprochen, dass du es nicht so hinaus posaunst. Wird doch eh keiner. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe mit dem Kopf mitgerechnet und so hoch kannst du gar nicht rechnen. Nee, es wird nicht mehr viel übrig sein, ganz sicher. Nein, aber und deswegen warst du jetzt 2 Folgen nicht da. Ich bin noch lange nicht fertig mit meinen Ausführungen. Ach so, aber ja, das ist der Grund dafür, warum ich die ganze Zeit nicht da war. Marc ist jetzt warm und jetzt erfahren wir die Wahrheit. Ja. Warum warst du eigentlich nicht da, die 6 Wochen? Ist doch gar nichts passiert. Also, es hat zeitlich alles gerade noch so geklappt. Eigentlich wollte ich noch wollte ich noch die Anekdote fertig erzählen, weil die Spedition meldete sich. Ich habe gesagt, ja, am nächsten Tag können Sie nicht kommen. Naja, alles klar, sagt sie. Okay, so in 1-2 Wochen wäre es Ihnen genehm. Alles klar, okay, ich notiere mir das erstmal. Ich melde mich dann bei Ihnen wieder. Und dann passierte aber nichts. Die Spedition meldete sich einfach nicht mehr. Und die hat sich so lange nicht gemeldet, dass ich mich tatsächlich genötigt sah, nochmal bei dem Möbelhändler mich zu melden und zu sagen, ey, könnt ihr der Spedition irgendwie nochmal einen Schubs geben? Ja, wir pingen die nochmal, wir schicken die nochmal in die Spur, dass sie sich bei ihnen melden. Und das haben die wohl gemacht. Dann habe ich wieder ein paar Tage gewartet und dachte, nee, also jetzt überlegst du nochmal ganz genau, welche Spedition ist das und wo sitzt die und wie heißen die? Das habe ich dann irgendwie rausgekriegt und dann habe ich da angerufen und dann so, ah ja, Herr Fischer, ja, nee, ich habe Ihren Zettel heute Morgen schon auf dem Schreibtisch gesehen bei unserer Sekretärin, die wollte sich heute bei Ihnen melden. Das war ein Zufall. Ob das nur ein glücklicher Zufall ist oder ob er mich einfach angelogen hat, scheißegal, aber auf jeden Fall geriet die Sache dann ins Rollen und es hat zum Glück alles noch zeitlich so gepasst. Sprich, wir konnten in unserer arbeitsfreien Zeit, weil von Urlaub kannst du ja nicht sprechen, das war ein reiner Arbeitsurlaub, haben wir das alles noch hingekriegt. Am Mittwoch kamen die Möbel, Donnerstag bis Samstag, die drei vollen Tage war ich nur mit Möbelaufbauen beschäftigt und den Sonntag, bevor es wieder zur Arbeit ging, habe ich dann genutzt, um den Schreibtisch zu montieren und einzustellen, einzurichten. Da ist ja auch ein bisschen was zu machen. Ja. Es geht ja nicht nur um den Schreibtisch, den Monitor und den Computer und zip und zap. Ja, hat alles soweit ganz gut geklappt. Und dann bist du arbeiten gegangen, hast dich wieder erholt. Ganz genau. Als ich wieder im Büro erschien, dann an dem darauffolgenden Montag, dachte ich so, boah, endlich habe ich hier ein bisschen Ruhe. Ich habe ja vorhin erzählt, bei uns ist momentan die Schlagzahl im Büro sehr hoch, aber nichtsdestoweniger war es gut, da mal ein bisschen den Kopf freizukriegen, einfach mal wieder was anderes zu machen. Hatte mich schon sehr auf die Arbeit gefreut. Ja. Genau, anderen Stress. Es gibt ja auch guten Stress. So, jetzt noch eines. Tina hat komplette 3 Wochen Urlaub dadurch verloren. Und ich hatte auch 2 Wochen Urlaub eigentlich geplant, aber die erste Woche davon, da hatte mich mein Arbeitgeber darum gebeten, dass ich da dann den Urlaub bitte sausen lasse und dann doch arbeiten komme. Und habe mit Tina das besprochen, die hat gesagt, naja, in der ersten Woche wollten wir eh nur so Malerarbeit machen etc. Kannst ruhig arbeiten gehen, das geht. Sie hätte auch anders reagieren können. Und die zweite Woche, dann war dann wie gesagt arbeitsfrei und dann hieß es Möbel aufbauen. Also das war echt stressig, aber jetzt, wo ich das Ergebnis irgendwie so sehe, und habe das auch schon genutzt als Arbeitsplatz, nicht nur für mich zu Hause, sondern eben auch, um dort Homeoffice zu machen. Das hat sich echt gelohnt. Hey, wir haben hier gerade Zaungäste. Ja, durch die Glastür. Wir grüßen euch. Der Ben, ihr kennt ihn noch, und ein Kollege. Ben aus der letzten Folge. Der Mann, der das 60-30-Prinzip erfunden hat. Richtig. Genau. So. Ja, aber das wäre natürlich nicht gegangen, hättest du einen Urlaub geplant gehabt, ne? So mit Wegfahren und Wegfliegen und. Ja, das hatten wir sogar vor. Also unser ursprünglicher Plan war, die erste Urlaubswoche, also die erste von meinen beiden Urlaubswochen, das mit der Renovierung durchzuziehen und die zweite Woche dann tatsächlich irgendwie einen Kurzurlaub zu machen, irgendwo hinzufahren, dass man einfach mal ein bisschen rauskommt aus seinem Alltag, Urlaub von sich selber machen, alles hinter sich lassen. Aber das hat leider so überhaupt nicht funktioniert. Der nächste Plan sieht jetzt vor, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr dann mal weit weg fahren, fliegen, laufen, irgendetwas. Nächstes Jahr. Ja. Ich bin gespannt auf deinen Bericht. Ja, das heißt, du hattest dich nicht hier langweilt, dann ist das auch in Ordnung, dass du nicht dabei warst. Das entschuldigt, ja. Das entschuldigt alles. Kannst du die so hätten wir dich hier gar nicht quälen können. Ja, also von daher. Alles bestens. Die Abmahnung, hast du die schon weggeschickt? Dann? Nee. Du kannst ruhig laut sprechen, Stefan. So. Musst dir nicht flüstern, wir sind hier unter uns. Okay. Nein, wir hatten das ja ganz offenkundig im Podcast alles genehmigt, von daher alles gut. Dann passt das. Gut. Schön, dass du wieder da bist, auf jeden Fall. Schön, dass du wieder da bist. Ja, warte mal ab. Danke für die Einleitung. Jetzt weht hier wieder ein anderer Wind. Ja, genau. Ja, merk schon. Dann jetzt im Schnelldurchlauf. Ja. Stefan, ich teile meine Zeit mit dir. Ja. Und die Zeit läuft jetzt. Wir hatten einen kleinen Ausfall. Archive.org, für Leute, die es nicht kennen, ganz großer Tipp an der Stelle, Archive.org. Das Internetarchiv. Also Archive.org, wir verlinken es wie gewohnt in den Shownotes, ist nicht nur eine Webseite, wo ihr den Zustand einer Webseite vor vielen Jahren angucken könnt. Ich hatte neulich den Anwendungsfall, hatte ich nicht im Podcast erzählt, ne? Ich hatte den Anwendungsfall, dass ich eine Information in einem Impressum nachgucken wollte, weil mir der Name einer Person entfallen war, über archive.org. Wunderbar, gibst die Webseite ein, die Impressumslink, und dann kannst du, siehst du Snapshots aus der Vergangenheit. In dem Fall musste ich bis 2013 zurückreisen, habe den Namen gefunden, an den ich mich nicht mehr erinnert habe. Mhm. Alles wunderbar. Und da lagern ja auch unsere Audiodateien. Richtig. Und aus dem Grund war unsere App berlin-podcast.de/app nicht erreichbar, oder besser gesagt, die Podcast gestört, nicht hörbar. Genau. Das nur, falls ihr euch gewundert habt, also es gibt uns noch, alles gut. Ein anderer Bug, auf den du kurz aufmerksam gemacht hast, betraf den Hallenboden in der Volleyballhalle. Ja, darf ich nochmal nachfragen? Genau, den, also da gibt es jetzt auch YouTube-Videos draußen offenbar. Also wenn ihr interessiert seid, wonach muss man suchen? Ein bestimmtes Spiel oder verlinken wir einfach was? Glasboden, BMW Park, München. Also irgendwelche Spiele im BMW Park, die in letzter Zeit waren. Genau. Volleyball, Basketball. Genau, ist glaube ich Hersching München heißt der. Hersching ist ein Teil von München, ne? Genau. Ja, da kann man das mal im Einsatz sehen. Und du sagtest, beim Volleyball fehlen irgendwelche Netzlinien, das habe ich nicht verstanden. Nee. Beim Volleyball hast du doch Netzpfosten, wo das Netz befestigt ist. Ja, und was das hatten sie am Anfang vergessen. Die haben die ganze Halle mit Glasboden ausgelegt und dann haben die Pfosten nicht vorgesehen. Die müssen ja irgendwo im Boden rein. Ja gut, aber das sind Erfahrungswerte, die sammelt man in der Praxis. Idioten. Nein, finde ich okay. Man kann nicht an alles denken. Und Volleyball ist ja jetzt doch nicht so ein bekannter Sport. Das geht. Ja. Gut, dann Hallenboden haben wir, Fire TV Stick. Ja. Habt ihr alle Fire TV Stick? Nein, selbstverständlich. Nein. Nicht nur einen. Ich habe einen Apple TV. Okay, beim Fire TV Stick gibt es zweierlei. Einen neuen jetzt. Ja, erstmal gab es ja Patentprobleme. Deswegen, irgendwo hat man gelesen, es darf keiner mehr verkauft werden. Ich glaube, die Wahrheit war gewesen, ein bestimmtes Modell darf nicht mehr verkauft werden. Also alles gut. Wer jetzt Angst hatte, kriegt kein Fire TV Stick mehr. Alles fein. Müsst ihr nicht zurückschicken. Und jetzt noch einen heißen Tipp. Mir ist aufgefallen, dass ich habe, glaube ich, erste oder zweite Generation, also ich habe einen relativ alten Fire TV Stick aus 2017 so in dem Dreh. Also schon alt. Und da habe ich das Problem, dass der manchmal ein bisschen lahmarschig wird, nach meinem Gefühl. Den kann man resetten. Das geht ganz umständlich übers Menü. Oder, und jetzt kommt der Tipp. Lange irgendeine Taste drücken. Zwei Tasten lange drücken. Mhm. Und zwar den inneren Kreis und die Play-Taste. Lange gleichzeitig drücken, fährt das Ding runter und wieder hoch. Werkseinstellung. Ja, hat mein Leben verbessert und mir eine ganze Menge Lebenszeit zurückgeschenkt. Okay. Das finde ich toll, dass du auch so alte Geräte noch in das Benutzung hast, also Nachhaltigkeit. Ach so, das ist ja sowieso, ja. Ich habe schon ein paar Mal die familieninterne Anfrage gehabt, ein aktuelles Gerät zu kaufen. Mhm. Wer mich kennt, das gibt es natürlich erst, wenn das andere die Hufe hochmacht. Von daher. Daran arbeiten jetzt die anderen Familienmitglieder, nehme ich an. Plan aus, Ich hoffe, sie hören nicht den Podcast, weil vielleicht ist es ihnen noch nicht so offensichtlich aufgestoßen. Ja. Ups, da ist einer raufgetreten. Was hast du? Und du hast gesagt, es gibt einen neuen. Ja, ich habe heute gelesen, aufgrund dieser Sache gibt es jetzt ein neues Modell. Da ging es um irgendeinen Chip, der da drin lizenztechnisch nicht richtig. Details weiß ich nicht. Und ja, bestimmt Qualcomm wieder mit im Boot. Naja, aber es ist ja mehrfach im Jahr gibt es ja so super Schnäppchentage und da gibt es dann immer Fire TV Sticks im Angebot. Aber es gibt natürlich. Ah, du meinst den Amazon Prime Day? Der war ja und jetzt gibt es ja schon. Ich habe gestern beim Mediamarkt im Radio in der Werbung haben sie schon viel von Black Week und sowas gesprochen. Das kommt ja jetzt auch wieder im November. Ja. Jetzt geht's wieder los, also wieder ordentlich einkaufen. Ja. Nicht jetzt kaufen, die Preise gehen gerade nach oben, damit sie nachher gut fallen können. Und vielleicht sollen wir noch ein paar andere Modelle nennen, statt Fire TV, was du hast es gesagt, Apple TV, Google den, Chromecast. Gibt's den noch? Keine Ahnung. Der wurde doch abgeschaltet. Ja, es gibt jetzt einen Nachfolger, ne? Ah, okay. Genau. Aber es gibt von sämtlichen Herstellern. Ja. Wir hatten mal eine ganze Folge dazu, weil letztendlich ist es nichts anderes als eine kleine Setup-Box. Genau. Ne? Nur von einem bestimmten Anbieter. Aber echt gut. Kann ich empfehlen. Dann Lenzen. Du hattest Lenzen und Partner. Lenzen und Partner. Dazu Ingo auch zwei Lenzen. Dinge. Erstmal Ingo Lenzen. Wusstet ihr, dass der sehr enge Verbindung zum Eishockey hat? Sehr, sehr enge Verbindung zur DEL. Ach so. Er ist so eine Schiedsstelle in der DEL. Also es gibt tatsächlich auch im Sport, ich weiß nicht, in anderen Sportarten wird es ähnlich sein, wenn es Konflikte gibt zwischen Spielern und Vereinen oder irgend sowas, dann gibt es tatsächlich ein Schiedsgericht. Gibt es in allen Sportarten. Ja. Es gibt auch einen Sportgerichtshof. Ja, cool. Sportgerichtshof gibt es auch. Ah ja, genau. Das war mir nämlich neu. Ich habe ihn durch Zufall mal am Rande eines Eishockey-Events gesehen, wo er darüber berichtet hat. Ja, Lenzen ist aber bekannt als Fernseh- Ja. Anwalt oder was auch immer. Ist das ein Anwalt? Ja. Ja, ja. Stellt so Fälle nach, glaube ich, ne? Ja. Und der hat eine neue Sendung und er hatte da, was hat er da gesucht? Locations? Oder? Na, er hatte ja eine in Sat.1 und die haben sie dann irgendwie eingestellt. Und da sie kein besseres Programm gefunden haben bis heute. Man greift auf altbewährtes zurück. Wird es neue Folgen davon geben? Genau, das hatte ich mal rumgeschickt, weil da war in dem Artikel zu sehen, dass er in Marzahn ein paar Fälle dreht. Ach so, okay. Ja. Lenzen auf Streife heißt die Sendung. Weißt du schon, ob es raus ist? Kommt jetzt, glaube ich, ab November. Hat Sat.1 eine Mediathek? Join. Ja. Hat die es bei Join mit drin? Ja, genau. Sat.1 ist so überhaupt nicht in meiner Wahrnehmung das mehr. Wenn ich dir sage, der Videotext wird auch immer schlimmer von Sat.1. Ja, nächstes Thema Videotext. Ja. Immer ein Ziel, ratzfatz. Ja, es gibt jemanden, und du darfst raten, oder du hast gut aufgepasst, es gibt jemanden, der den Videotext einstellt zum Ende des Jahres, ja. Und zwar der Sender. Der Bayerische Rundfunk. Auch wow. Als SWR bekannt. Der Südwestdeutsche SWR, Rundfunk, Baden-Württemberg. Was, der BR? Der Bayerische Rundfunk. Ich dachte, der SWR. Nein. Ja, aber ich denke, das ist nur der Anfang. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sparen. Es gibt auch Überlegungen. Und der spart viel. Mediathek soll gekürzt werden. Ja, es gibt auch Überlegungen, dass man ARD und ZDF Videotext zusammenlegt wieder, wie es früher mal war. Da gibt es ja jetzt auch viele Diskussionen, ne? Über die Gebühren. Wie kann man sparen? Radioprogramme sollen eingespart werden. Aber das klingt erstmal danach, dass die GZ-Gebühren sich nicht erhöhen. Der aktuelle Stand ist, dass sie sich nicht erhöhen, ne? Aber es ist noch nicht der finale Stand. Aber okay. Der öffentliche rechtliche Rundfunk muss sparen. Und ich finde, das ist auch richtig. Warum ist das richtig? Weil es viel zu viele Sender gibt, viel zu viele Leute. Wer sagt, wann es zu viele Sender gibt? Also woran machst du das fest, dass es zu viele gibt? Ja, das mache ich daran fest, wenn du mal in das Programm guckst, die bringen ja im Prinzip alle das Gleiche. Da kann man doch auch... Das ist ein bisschen pauschal jetzt. Nein, ich finde, so ein Regionalsender sollte sich in den Nachrichten unterscheiden. Und der Rest kann von mir aus. Ja, das ist ja das Prinzip des lokalen Fensters. Genau, was, richtig. Ja. Und das kann man ja theoretisch erweitern. Warum macht man nicht von 18 bis 22 Uhr lokalen Betrieb und der Rest ist identisch? Also. Das hat man früher gemacht. Ja, und? Das gab es so. Ja, das war in Ordnung. Aber es gibt offensichtlich einen Grund, warum man sich irgendwann dagegen entschieden hat. Genau, aber wie es so ist mit einem Pendel? Die Kosten steigen halt, ne? Ja. Und ich muss einfach recht geben, also als jemand, der beim Privatfernsehen gearbeitet hat und sehr guten Einblick in öffentlich-rechtliche hatte, da hast du schon das Gefühl, da sind mindestens 10-mal so viele Leute vorhanden. Beim Öffentlich-Rechtlichen. Ja, also 10-mal ist vielleicht übertrieben. Also, ja. Aber es ist deutlich mehr an Personal da. Es ging auch mit weniger. Und natürlich, wir hatten ja schon Thema Mediatheken, ne? Also das Internet ist ja immer mehr im Kommen und das ist, glaube ich, auch das, worauf sich der öffentliche Rundfunk konzentrieren muss. Aber das macht er doch jetzt schon gar nicht. Aber so das schlecht. Ist doch genau der das Punkt. Gut, ja. Das ist doch genau der Punkt, wo gespart werden soll. Nämlich, dass die anderen sagen irgendwie, na, der Öffentlich-Rechtliche wird so gefördert und deswegen machen sie so einen tollen Internetauftritt und die sollen sich mal bitte auf das Ausstrahlen von Sendungen irgendwie konzentrieren. Das heißt, eigentlich soll der ganze Internetauftritt irgendwie zurechtgestutzt werden, um nicht zu sagen gestrichen. Also wenn die Rede von, also ich glaube, zeitgemäßer wäre tatsächlich Radiosender einzustampfen und das Internetgebot auszubauen, Internetangebot auszubauen. Genau, also sollen, glaube ich, fast 20 Radioprogramme eingespart werden. Bestimmte Sender sollen zusammengelegt werden, ne? Dass die Mediatheken und die Internetauftritte eingespart werden, nee, da ging es eher darum, dass die, jetzt habe ich den Wortlaut nicht im Kopf. Umschreib es. Man soll sich schon darauf konzentrieren. Sollen die komprimiert werden vielleicht? Man soll, glaube ich, das so machen, dass man mehr kooperieren kann, auch mit den anderen Sendern. Ne? Die werden das schon hinbekommen. Wenn wir jetzt Ben hier hätten und die Generation drumherum, genau. Der würde jetzt sich total fragen, worüber wir reden, genau. Wofür die Abkürzung BR, SWR und sonst was steht. RBB. Ja. Von daher, ich finde es gut. Wir beobachten das einfach mal. Ne? Wir werden das beobachten. Und ganz wichtig. Und zur Not eingreifen. In einer Sache sparen wir, denn ab dem neuen Jahr gibt es die Öffentlich-Rechtlichen nur noch in HD. Ups. Jetzt werden einige sagen, SD wird abgeschaltet. Ja. Also das ursprüngliche Format 720x576 Pixel. Endlich. Das heißt also, ich habe so einen alten Fernseher, ich habe ja gerade einen Keller ausgeräumt und ich habe einen alten Fernseher gefunden mit so einer Ausziehantenne, den kann ich also wegwerfen. Ein Röhrenfernseher. Schon lange. Kein Röhrenfernseher, so ein Hand so in die Hand nehmen. Ja. Mhm. Mit dem TFT-Screen wahrscheinlich. Auf jeden Fall in Farbe. Ja, kannst du wegschmeißen. Mhm. Scheiße. weg damit. Verkaufe ich bei eBay noch an jemanden, der es nicht weiß. Genau. Schreib's ja gerade noch bis Januar fest. Dann zwei Sachen, die dich betreffen, Marc. Oh. Wir hatten das mich? Thema in also? Einer der letzten Folgen, in den Shownotes wird sie verlinkt. Du warst bei einem Festival. Hast ein Armband das? Mit Geld aufgeladen. Ah, ja. Solltest eine Gebühr bezahlen dafür, dass du das Geld zurückbekommst. Ja, ja. Ja, die ticken nicht richtig. Es gibt nämlich ein BGH-Urteil, was sagt, Festivals müssen Guthaben gebührenfrei zurückzahlen. Mhm. Ja, das habe ich auch gelesen. Beim nächsten Festival, diese Stelle im Podcast markieren. Und dieses Festival, da gehe ich sowieso nicht mehr hin. Ah, das hat eigentlich eher, also eher das Festival an sich fand ich schon mal blöd organisiert. Ich hatte mich ja da ausführlichst drüber ausgelassen. Das war oh ja. Das Fest der Farben. Wie ist das? Ja. Festival of Colors. Schon mal, Name schon mal vergessen. Passt doch hier zur Schwarz. Aber es war auch das zweite Mal, dass ich irgendwie ein Festival, das andere war, wann war das anderes, keine Ahnung. Das war beides auf dem zentralen Festplatz. Wir kennen ihn, du hast schon oft genug über ihn abgerantet. Dein Lieblingsplatz. Und den mag ich einfach nicht, deswegen gehe ich da sowieso nicht mehr hin. Also für mich hat sie die Sache erledigt, aber ja, falls so etwas auch bei irgendeinem Festival ja, mal auch wieder für euch, ne? kommen sollte, dann werde ich darauf achten. Vorsicht, René, weil ich glaube, das Urteil muss man nochmal genau lesen. Oh. Das genau mag seinen Fall abdeckt, da bin ich mir nicht sicher. Ja, wie wir es wissen, es gibt Schlupflöcher genau. Und wer weiß. Also informiert euch da selber nochmal. Und letzten Endes, ihr steht davor und die sagen, ja, wir machen das hier so und du sagst, ja, nee, aber laut Gesetz dürft ihr es nicht, dann sagen die, naja, pass auf, entweder du spielst mit oder du verpiss dich. Hä, und dann sagst du, ich hole gleich den Ingo. Genau. Den haben wir nicht. Genau. Nur schade, wenn da gerade ein Eishockeyspiel ist, dann hat er was Besseres oder zu tun. Immer Zahn unterwegs. Los, stopp, schade. Genau. Nein, ja. Nein, ja. So, nein, dann ganz kurz, ich versuche Zeit reinzuholen. Ja, ja, musst du nicht, wir haben jetzt hier. Wir haben noch richtig geile Themen. Ja, wir haben nämlich, wir reden gleich im zweiten, in dem zweiten Teil von unserem Deep Dive, reden wir über Nutri-Score. Nee, ich Ach ja. Also wir sind schon im zweiten Teil. Nee, sind wir noch nicht. Genau. René ist noch im ersten Teil. Wer es noch nicht gemerkt hat, ich habe gerade die Podcast-Funktion von Notebook LM persifliert. Sagt man so? Eine Persiflage drauf gemacht. Persifliert, genau. Absolut. Und richtig. Zwar Neuigkeiten. Wir hatten ja schon davon berichtet, Notebook LM erzeugt Podcast, jetzt auch auf Deutsch. Man muss ein bisschen hinterher sein. Du kannst nämlich Anweisungen eingeben beim Erzeugen des Podcasts, kannst also ein bisschen darauf eingreifen, wie er den Podcast gestaltet. Und das soll gedacht, das ist wie Regieanweisungen. Mhm. Und da, wenn man sagt, er soll auf Deutsch sprechen, dann kommt eine deutsche Variante raus. Ja, das ist ein neues Feature. Ist cool. Man muss ein bisschen hartnäckig sein, ein bisschen rumprobieren, dann kommt da schon gute Sachen raus. Prompting ist eben nichts für schwache Nerven. Deswegen, da muss man ein bisschen Zeit reinstecken. Der neue Job, Prompt-Engineer. Richtig. Ganz genau. Hatten wir schon vor 2 Jahren angekündigt. Ja, ganz genau. Ist noch nicht da. Wir sind einfach viel zu schnell. Ich hatte ein Beispiel YouTube-Video gesehen und da haben die gesagt, unser Publikum ist über 18, macht, was ihr wollt. Und dann haben die auch so gesprochen. Echt? Sehr geil. Ja, da gibt es lustige Geschichten. Ich möchte jetzt nicht einspielen. Ich habe ein tolles bei Reddit gefunden. Da ging es dann so. Ja, und außerdem. Ja, keine Ahnung, was da nicht okay war. Mit wie bei uns. Ja. Du hast uns ein wunderbares Beispiel irgendwie geschickt auf Air. Ja. Und zwar, da ging es um Jahreszahlen, die so die verschlissen wurden. Ja, und, das war fantastisch. Ja, 2025 haben sie ungefähr 17. Ja. Also, da kann ich ja auch ein Beispiel erzählen. Wir haben ja bei uns auf Arbeit haben wir so eine Ratgeberseite auf unserem Webportal. Und das habe ich denen mal gegeben, das Notebook LM, und dann gesagt, hier, mach doch mal da so einen Deep Dive draus. Und da ist auch in Deutsch das Problem, dass manche Sachen halt noch so ein bisschen abgeschnitten sind, so nuschelig sind. Ja. Ne? Aber ich glaube, das wird noch besser. Das wird doch definitiv die Qualität besser. Schon mega. Ja. Und auch mit 2 Stimmen, ne? Es gibt ja jetzt neue KI-Stimmen und das nutzen die gleich mit. Also das ist schon. Also Notebook LM von Google ist auf jeden Fall immer noch eine Reise wert. Und dann habe ich, wenn wir gerade bei KI sind, auch nur ganz kurz, du hattest einen Fernsehtipp live, wenn man mit Stefan mit WhatsApp verbunden ist, dann kriegt man mal eben eine Nachricht, schaltet man jetzt auf ZDF oder ich weiß gar nicht, ZDF war es, glaube ich. Öffentlich-rechtlich, wollte ich nur 37, sagen, ja? 37 Grad heißt die Sendung und vielleicht ist es in der Mediathek noch. Ja. Thema war KI und Trauer und ich fand es mega krass. Ihr könnt euch denken, worum es geht. Wir hatten es auch schon ein paar Mal angesprochen. Reden mit Toten, also schreiben mit Toten. Ja. Was ja 2016, wir haben letzte Sendung darüber gesprochen. Stimmt, ja. Ben hat ja auch so eine Idee für so einen Grabstein. Ja, genau, also da wurde darüber berichtet in der Reportage, dass eine Frau mit ihrem verstorbenen Freund oder Mann schrieb. Und was ich viel, viel krasser und schon grenzwertig fand, war die Sache mit dem Kind. Da ist ein hast du die Sendung gesehen, Marc? Nein. Da war ein 4- oder 5-jähriges Kind, oder doch in dem Dreh wird es gewesen sein. Und die hat mit ihrer verstorbenen Mutter gesprochen über einen Laptop. Ja. Und die Mutter war natürlich tot und konnte deswegen nicht mehr sprechen. Wir Erwachsenen wissen es. Die Mutter hatte dann so gesagt, ja, mein Schatz, ich denke an dich und ich bin immer bei dir. Und man hat schon gemerkt, dass das im Kind was ausgelöst hat. Das hat sich an seine Betreuerin oder Begleitperson, die dabei war, bei dem Gespräch gezwungenermaßen so rangekuschelt, war so ein bisschen peinlich berührt oder keine Ahnung. Also du hast gemerkt, das macht mit dem Kind was. Und das, weiß ich nicht, ob das gut ist. Tja, wir verlinken das natürlich gerne. Wenn die noch in der Mediathek ist, die Sendung, dann verlinken wir das. Lohnt sich reinzugucken. Oder wie findest du das? Findest du das cool, wenn man mit seinen Toten, also wenn Kinder mit ihren Toten Eltern sprechen können? Ich sehe das sehr zwiespältig. Also ich habe da keine feste Meinung dazu. Ich kann mir das interessant vorstellen, glaube aber nicht, dass das für den Trauernden zielführend ist, für die Trauerbewältigung. Gerade bei Kindern. Also ich stehe da, so langsam formt sich ein Bild in meinem Kopf und ich denke, ich sehe das eigentlich eher kritisch. Ich halte das für Mumpels. Also für einen Erwachsenen finde ich es okay. Also wenn du so sagst, auch für einen Erwachsenen finde ich es nicht okay. Es gibt auch so, du kannst aber die Realität besser einschätzen und weißt, dass es nicht echt ist. Und es gibt auch diese Methode, wo man sagt, du sollst einen Menschen, der dich verlassen hat, sei es durch eine Trennung, durch einen Tod oder den du einfach nicht sprechen willst, weil du ihn abgrundtief hast, sollst du einen Brief schreiben. Auf diese Art und Weise wirst du diesen ganzen emotionalen Ballast los und dann wirfst du den Brief weg und dann ist das Thema durch. Und da finde ich das schon eine gute Alternative, wenn du weißt, das ist nicht der echte, aber ich will einfach mal dieses Gespräch führen. Naja, aber klar ist es vielleicht eine Form, die diesen Brief ersetzt, ne? Dass du einen Talk hast sozusagen. Rubber Ducking auf moderne Art. Ja. Da ist das Ding ja sowieso super für. Aber das ist eine andere Form von Rubber Ducking. Genau, ne? Ja. Aber es ist halt, wie wir schon gesagt haben, es ist halt ein Beispiel, wo die KI vielleicht nützlich oder auch genau das Gegenteil sein kann, je nachdem, wie man es sieht, ne? Und so hast du sämtliche Lebenslagen oder Lebenssituationen, wo man auch dann gucken könnte, hilft einem das jetzt oder nicht, ne? Ja. Sicherlich mag das eine Form sein, um das besser zu verarbeiten. Die Psychologen müssen sich das in den kommenden Jahren ganz, ganz genau angucken. Ja, die Grenze verschwimmt halt zwischen Realität und Fake. Das hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge, dass das ein Riesenproblem ist, dass wir dann irgendwann nicht mehr wissen, was ist echt und was ist nicht echt, genau. Wenn das einfach zu nah an der Realität ist. Irgendwann wird das nicht mehr wichtig sein, ob es echt ist oder unecht. Das kann sein, natürlich. Das wäre gut, wenn sich so entwickelt. Ganz kurz eine Sache noch dazu, weil ich habe da auch eine Realerfahrung gemacht. Ich hatte einer Rentnerin davon berichtet, von ChatGPT mit Sprechen. Mhm. Also die neue Version hört ihr jetzt richtig zu. Ja. Wenn du sie unterbrichst, dann hört sie auch auf zu reden und so. Also sehr nah dran an einem Gespräch. Und das hat sich einer Rentnerin vorgestellt. Die fand das sehr interessant. Und die hat dann automatisch tatsächlich auch mit dem Ding gesprochen, als wäre es ein Mensch. Also gleich so, kannst du mir mal bei einer Sache helfen? Natürlich kann ich dir helfen. Ne? Und dann hat die es losgelegt, statt gleich vom Ding. Ne? Ja. Aber interessant war, dass sie mir erzählt hat, dass sie in einer emotionalen Situation war, die sie mit niemandem teilen konnte, weil niemand da war, mit dem sie es teilen konnte. Und dann hat sie das mit der KI besprochen und das hat ihr geholfen. Ja, ne? Also die KI hatte dann eine andere Sichtweise nochmal gegeben, ne? Hatte ihr so ein bisschen was ein Mensch halt machen Mensch würde. Ersetzt, sozusagen. Ja, genau. Und da denke ich so, und das ist wirklich mich begeistert, dass er schon seit Jahren, das Ding gehört, ich sage es immer wieder, das Ding gehört in Altersheime. Ja, ich hatte ja schon mal das Beispiel von einem Bekannten erzählt, der sozusagen seinem Papa, der halt alleine zu Hause ist und doch die Augen nicht mehr so gut sind und so, der hat ihm eine Alexa gekauft und Alexa erinnert ihn immer dran, ne? Nimm deine Medikamente, du hast heute die Termine und das geht ja genau in die Richtung. Ne? Dann hast du jetzt den Zusatz, dass du dich auch unterhalten kannst und das macht, glaube ich, den Alltag auch lebenswerter in bestimmten Situationen. No? Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Also wir stehen ja da ganz, ganz, ganz, ganz doll am Anfang. Ja. Und ich finde aber... Wir sind Pioniere. Ja, definitiv. Ja, noch. Also nicht wir, können, wir drei, nur ihr natürlich auch. Ne? Ja. Genau, und wir können nur hoffen, dass sich nicht wieder, was habe ich heute oder gestern gehört, die Menschheit ist fähig, jede Dummheit, jede mögliche, noch so dämliche Dummheit irgendwie zu begehen. Wohl wahr. Ja. Ja. Das gepaart mit dem Spruch, irgendwie alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen, lässt mich mit Beklemmung in die nähere und weitere Zukunft blicken. Aber trotzdem müssen wir drei an dieser Stelle euch nochmal den Hinweis geben, wir sind echt. Wir sind echt. Sprich nur für dich, Stefan. Ich gebe zu, für dich. Ich gebe zu, dass ich damit experimentiert habe. Also ich kann das kaum noch unterscheiden, ob ihr jetzt wirklich echt seid oder ob ihr KI seid. Der Aufwand ist einfach viel, viel höher noch, was Echtes hinzubekommen. Ja. Wobei, ich habe, wenn du in Deutsch dieses Notebook LM machst, dann merkst du so ein bisschen, wo die Tricks liegen, dass sich das so menschlich anfühlt. Mhm. Haben wir in der letzten Folge was eingespielt gehabt? Kann gut sein. Ja, Ben hatte da Beispiele. Achso, ja. Aber ich habe gemerkt, so die KI fängt an, das, was man in der Musik auch macht, so einen Swing einzubauen. In der Musik versucht man nicht quantisiert Musik rauszugeben, also genau auf den Takt, sondern man versucht bewusst im Nachgang dann Unreinheiten reinzumachen, die so ein bisschen authentischer Flow geben. Und das ist bei den KIs jetzt auch, dass sie halt, wie du sagst, einbauen oder dass sie an Stellen dann einfach mal ganz schnell sprechen und dann wieder lang Dinge in die Länge ziehen, wenn sie reden. Und das merkt man jetzt ganz doll bei der KI, wenn man sie auf Deutsch reden lässt, Notebook LM, weil es sich unnatürlich anhört. Das ist auf die englische Sprache irgendwie gemünzt und im Deutschen klingt es dann das ist einfach erstmal nur übersetzt. Ein bisschen seltsam. Ja. Aber gut, die Nuancen werden sie ja noch beheben. Ja. Ja. Gehe ich von aus. Aber es ist schon geil auf jeden Fall. Gut, das Schieber. Der echte Mark hätte so etwas nie gemacht. Okay. Nein, das stimmt. Das war ein Artefakt. Ich habe gerade überlegt, was jetzt? Ein Fehler in der Matrix. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt, spätestens jetzt lohnt es sich mal auf das YouTube-Video zu gucken. Oh ja. Da seht ihr. Ach, so doll war es auch nicht. Mark auch. Okay, soviel zum Themenmix. Ja. Ich hätte noch was tanzen sollen. Ach so. Ja. Auf dem Tisch hier. Eine wunderbare Überleitung, weil ich möchte noch einmal erwähnen, dass ich ja Tanzstunden nehme beim Tanzstudio im Süden, bei uns in Neukölln in der Blaschko-Allee. Und ich bin nach wie vor begeistert, habe den Anfängerkurs gemacht im Disco Fox, dann den fortgeschrittenen Kurs. Mittlerweile hat sich diese fünf Paare dort, ist sogar noch ein Sechster dazugekommen, haben wir aus diese ganze Gruppe ist zusammengeblieben, nachdem der fortgeschrittene Kurs beendet war. Das heißt, wir sind jetzt eine Hobbygruppe und das wird noch Jahre so weitergehen. Und das soll zeigen, dass es dort ganz tolles Tanzstudio im Süden, muss ich einfach nochmal featuren. Ich finde die toll und ich hoffe, ihr auch irgendwann mal. Tanzen hält einen in Bewegung. Es gab dazu, nur das noch ganz kurz, einen interessanten Vorfall. Und zwar waren wir auf einem dieser Sommerfeste in den Kleingartenkolonien, habe ich ja auch lang und breit darüber berichtet. Ja. Genau, und da war irgendwie eine Bekannte von einer Bekannten und wir haben gerade so ein bisschen getanzt, Tina und ich, und die kam dazu und meinte, na sag mal, ihr habt aber gelernt, Tanzstudio im Süden. Ihr müsst doch mal den Stefan Naumer da, dem Chef, dem müsst ihr mal schöne Grüße ausrichten. Hat der ein Wasserzeichen-Move drin in seinen Tanzschritten? Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, aber sie hat es ausgesehen. Sie hat gesagt, ich habe da selber vor 10, 20 Jahren irgendwie gelernt und sie kennt das da eben alles. Also sie war auch lange Jahre dort und sie sagt, sie hat es einfach irgendwie an unserem Stil erkannt. Das ist doch der Knaller. Damit gehen wir zu Wetten, dass du tanzt drei Schritte und sagen wir, welche Tanzschule in Berlin das ist. Ja. Irre. Was es alles gibt. So, und weiter im Programm. Ja, wenn wir schon mal bei Werbung sind, an dieser Stelle immer noch die Empfehlung, die steht noch, Holy Energy Drink. Ja. Ich habe tatsächlich noch Vorräte und trinke davon noch. Echt, also ja? Und wir haben in den Shownotes, ich zeig mal auf Stefan, weil Stefan verantwortlich ist für die Shownotes, wir haben natürlich auch so einen Rabattgutschein. Ja. Ich glaube 5 € oder 10% oder beides. Genau. Auf jeden Fall ist es billiger. Vielleicht haben wir auch die Zahlen verwechselt, keine Ahnung. Guckt es euch mal an nochmal, weil jetzt steht die Weihnachtszeit bevor und die haben, glaube ich, so eine Adventskalenderaktion, dass du irgendwie 24 Sorten irgendwie. 24 Sorten. Warum erwähnen wir das? Nicht, weil wir dafür einen Cent bekommen, sondern weil es tatsächlich schmeckt. So. Und weil es uns. Wir kriegen wirklich kein Geld dafür, oder? Dann lass uns doch was anderes reden. Also ich nicht. Ja, wann, ja. Ja, ich habe noch ein paar Titel zu vergeben dieses Jahr. Wollen wir das schon machen? Oder? Titel? Ja, es ja, ist ja... Warte mal, vielleicht machen wir das. Ja, wir haben wahnsinnig viel Text noch vor der Brust. Genau, oh, ich würde sagen, lass uns die Titel zum Ende des Jahres machen, weil vielleicht passt es dann auch so rückblickend hin. Aber die stehen ja schon alle fest. Ja, aber lass uns, sowas macht man doch am Jahresende. Genau. Du meinst, wie viel verschiedene Titel hast du denn? Welche Kategorien haben wir denn? 1, 2, 3, 4. Stimmt. Ja, das sind zu viele Kategorien, das passt jetzt nicht mehr rein. So, wir haben nämlich zwei andere Themen. Wo wir gerade bei Kategorien waren. Ja. Ja. Nutri-Score. Ah, richtig. Nutri-Score. Das ist ein wunderschönes Thema, weil mir ist was aufgefallen. Jetzt Stefan guckt gleich. Kurze Frage an euch. Ich glaube, wir hatten schon drüber gesprochen in der Resi. Trotzdem tut es so, als wenn ihr es erstmal hört. Habt ihr, ihr kennt den Nutri-Score? Natürlich. Ja, natürlich. Man ist ja ein mündiger Einkäufer. Okay, ich habe es auch gesehen. Das ist so eine Ampel. Ampel mit ganz seit vielen neuesten? Farben. Also ich habe die jetzt vor einiger Zeit, habe ich die entdeckt. Das ist eine Ampel von, die geht von A bis D. Bis E. Bis E sogar. Siehst du so genau? Ich E-Mail, genau. A ist von, grün. Genau. Und das geht bis zu E, das ist nicht ganz so toll. Soll heißen, wenn du etwas isst oder trinkst, was Nutri-Score mit E bewertet ist, dann ist das im Vergleich mit anderen Sachen eben nicht so gesund. Genau. Also sprich, da ist mehr Zucker drin und weniger Proteine und Mineralien. Und jetzt pass auf, jetzt ist mir Folgendes aufgefallen. Erstmal, das E heißt, das E steht für, vielleicht nicht jeden Tag. Ja, genau. Ja, also, und mir ist nämlich aufgefallen, also ich habe natürlich auch drauf geguckt und habe da gedacht, oh ja, das ist ja interessant, da gucke ich tatsächlich mal drauf, wenn ich das in den Einkaufswagen lege, um zu wissen, ist es schlecht oder nicht schlecht, von der Gesundheit her, ne? Von Gesundheit her. Und auf jeden Fall ist mir dabei aufgefallen, wir werden dir eine Mikrofonhaltehilfe organisieren. Ich habe eine Mikrohand, ich kann die kaum noch bewegen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich Pommes in meinen Einkaufswagen packte, die hatten B. Und da dachte ich, super gesund. Ja geil, gesunde Pommes, wusste ich gar nicht, war total begeistert, weil ich dachte, dann kann ich ja doch öfter mal Pommes machen, weil wenn die ein B haben, ist ja alles schick. So. Und als ich neulich meine Begeisterung hier so teilte, dass ich gesunde Pommes entdeckt habe, wurde ich so ganz abfällig angeguckt, als wenn ich irgendwas verpasst habe. Und habe ich offenbar auch. Denn das B steht gar nicht für gesund, sondern das steht für das beste Produkt in dieser Kategorie. Oder das zweitbeste Produkt in dieser Kategorie. Oder nicht das zweitbeste, sondern es wurde eingestuft in die Kategorie B, aber nur innerhalb der Produktgruppe. Genau. Und das war mir neu. Wenn du vor dem Pommesregal stehst. Ja, und das Problem, und da ist nämlich gleich, da kamen gleich meine vier Sorgen. Ich habe nämlich dann mal recherchiert, womit kann ich denn jetzt die Pommes vergleichen? Und dazu gibt es keine Info. Die einzige Information, die existiert, ist mit einem gleichen oder ähnlichen Produkt. Genau. Und jetzt sind die Grenzen da ja wahrscheinlich irgendwie fließend. Ja. Also wenn du vor einem Pommesregal stehst und möchtest deine B-Pommes mit einer Cola vergleichen, dann sollte dir der gesunde Menschenverstand sagen, das ist ja war wörtlich Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das ist leider etwas verwirrend, weil wenn man den Nutri-Score sieht, er sieht auf allen Produkten gleich aus. Ja. Und dann denkst du natürlich, oh Moment, wenn die Cola hier eine A hat, Und die Pommes eine B, das ist doch wunderbar. Nein, hier geht es darum zu vergleichen mit anderen Produkten aus derselben Kategorie. Aber schön, dass es so selbstklärend ist. Es ist ein bisschen schwierig, weil es lässt sich nicht klären, weil du müsstest eine unendliche Anzahl von Produktkategorien fest benennen und das macht keinen Sinn. Und genau das ist ja der Punkt, weil was ich recherchiert habe, ist, dass der Algorithmus je Produktgruppe anders ist. Logisch. Das heißt, du kannst ein Vollkornbrot haben, was vielleicht ein E hat, was aber viel gesünder ist als einen Energy-Drink, der ein A hat. Ja. Genau. Und es ist halt völlig undurchsichtig. Ne? Also du hast recht, wenn ich vor den Pizzen stehe, und das muss man aber erstmal wissen, weil, wie gesagt, das sieht gleich aus, erweckt den Anschein, das ist global wirksam. Dass es direkt miteinander vergleichbar wäre. Halt genau. Und den ganzen Spaß gibt es tatsächlich seit 2020, also nur weil du sagtest. In Deutschland. In Deutschland. Weil das Konzept an sich ist schon älter, es wurde ursprünglich in Frankreich entwickelt. 2017. Genau, ein paar Jahre vorher. Und es gibt einige wenige andere Länder in der EU, die das auch machen. Genau. Also Italien ist dabei und also Spanien glaube ich noch nicht. Luxemburg, Belgien, sowas in der Richtung. Also wir sind gerade mal so 5 Länder oder so und ein 6. steht jetzt irgendwie gerade noch in den Startlöchern. Also es ist etwas, was so langsam über die Jahre irgendwie ausgerollt wird. Und es ist das Ergebnis langjähriger wissenschaftlicher Forschung. Man hat nicht nur geguckt, welche Daten müsste man erfassen und man hat sich auch Gedanken gemacht, wie kann man eben Sachen vergleichbar machen? Also welche Form soll der Nutri-Score dann irgendwie haben? Man hat sich eben für diese grafische Form entschieden. Und man hat dann auch umfangreiche Nutzertests gemacht. Das heißt, man hat eine repräsentative Menge an Einwohnern aus den entsprechenden Ländern geholt und hat ihnen das gezeigt. Ja. Und dabei hat sich dann eben der jetzt aktuell bestehende Nutri-Score herauskristallisiert. Der wäre eben für die Betrachter am nützlichsten, am hilfreichsten. Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das heißt, es ist ein Prozess. Wenn es jetzt schon seit 4 Jahren oder wenn man Frankreich dazu nimmt, sogar schon seit 7 Jahren im Einsatz ist, dann wird sich da jetzt nicht so mega viel verändern. Oh doch, wird es. Weil das Fernsehen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wir haben jahrelang haben wir in Schwarz-Weiß geguckt, dann haben wir Farbe geguckt, dann von SD auf HD, dann UHD und so weiter. Also es wird sich entwickeln. Die Sache ist doch die, ich glaube, warum du so einen Eindruck hast, dass es neu ist, liegt ja auch daran, dass immer mal neue Produktgruppen dazukommen, die den Nutri-Score dann kriegen müssen. Weil wir haben ja gerade gesehen, und auf meiner Cola ist er gar nicht drauf. Kann ich dir was zu sagen. Ja. Ich habe das Geheimnis nämlich ergründet. Also erstmal eine Sache, weil du gerade gesagt hast, wer da alles involviert war, wollte ich nur noch ergänzen. Wirtschaftsverbände und Verbraucherverbände sind da auch noch mit drin gewesen. Absolut. Das heißt, das ist eine Sache, die wurde von, so muss man sagen, wie du schon sagst, ordentlich recherchiert und eine Studie war dahinter. Vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wurde das Ganze in Auftrag gegeben. Also das ist eine offizielle Nummer und man muss sagen, da wurden ziemlich viele Leute mit abgeholt. Ja. Und jetzt zu dem Punkt, dass das jetzt auf Produkten erscheint. Das Thema ist komplett freiwillig. Genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, Moment mal, wenn das freiwillig ist, dann haue ich doch einfach nur auf meine Produkte, die sehr gut sind, den Nutri-Score drauf und auf die anderen einfach nicht. Aber Marc weiß, dass das nicht funktioniert, weil? Du verpflichtest dich dann. Genau, also der Deal ist, Rosinenpickerei gibt es nicht. Wenn du es auf ein Produkt einer Marke raufmachst, musst du es auf alle anderen Produkte einer Marke, für Lidl gesprochen, machst du es auf einen Milbona Quark rauf. Die Marke ist Milbona heißt sie, glaube ich. Ne? Dann musst du es auch auf den Käse von Milbona, auf den Joghurt von Milbona und so weiter und so fort drauf machen. Ja. Und jetzt hast du gerade Coca-Cola gezeigt. Also entweder hat diese Marke kein gesundes Produkt, wo es sich lohnt, das raufzumachen. Das könnte natürlich auch dahinter stecken. Es gibt noch eine andere Voraussetzung dafür, den Nutri-Score überhaupt zu bekommen. Habe ich gelesen. Okay, sag auf mal. Der Website. Ich weiß ihn leider nicht. Ich dachte, du könntest mir jetzt. Ich habe tatsächlich nur herausgefunden, dass es freiwillig ist und dass aber die Bedingung ist, dass du es auf alle deine Produkte der Marke machst. Ich hatte neulich auch ein Produkt in den Händen, da war ein E drauf. Da dachte ich, boah, dann hätte ich es doch eigentlich gelassen. Und dann fiel mir so ein, nee, Moment mal, die Marke hat ja auch noch die und die Produkte und da würden die wahrscheinlich ordentlich punkten. Ja, und das, was man jetzt hofft, ist, dass die Hersteller versuchen, da ein bisschen im Nutri-Score besser zu werden. Genau, das ist die Urintention dahinter. Da gibt es den guten Ansatz, die Rezeptur verbessern. Und der Scheißansatz ist, man wechselt einfach die Produktgruppe. Ja, man ändert die Zutaten so, dass man es einer anderen Produktgruppe zuordnen könnte. Genau, weil die Produktgruppe ist auch festgemacht, nämlich an der Beschaffenheit des Produkts. Ja. Und das finde ich halt, das finde ich ein richtig fettes Minus, dass das so undurchsichtig ist. Ja. Also völlig nicht, komplett nicht nachvollziehbar. Also diesen Punkt, den hatte ich mal in einer Reportage gesehen, wo es darum ging, irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Produkt es war, aber du hast halt ein vergleichbares Produkt, was von den Zutaten leicht besser war, den besseren Nutri-Score hat. Da hat der Hersteller gesagt, okay, dann ändern wir die Zutaten leicht, die Mengen, sodass wir in den nächsthöheren Nutri-Score-Bereich kommen. Aber trotzdem ist das Produkt nach wie vor halt nicht cool. Richtig, das ist auch so ein Punkt, wenn dir die Parameter bekannt sind als Hersteller, die wir ja nicht kennen. Also ich weiß nur so viel, die Parameter sind abhängig von Nährstoffen. Hm. Es soll nämlich eigentlich eine besser benutzbare Nährwerttabelle sein. Ja. Und wenn ich die Parameter und die Formel dahinter kenne, die wie gesagt für jede Produktgruppe anders ist, dann kann ich an einer Stelle schrauben. Richtig. Also das System arbeitet wohl mit Plus- und Minuspunkten. Mhm. Für gute Sachen gibt es Plus, schlechte Minus. Und so ergibt sich dann eben ein Punkteverhältnis, was sich in irgendeine Gruppe reinhaut. In irgendeine Buchstabenkategorie. Ganz ehrlich, ich sag mir, ich kaufe ja auch manchmal Produkte, wo vielleicht D oder E drauf ist. Ah, du kaufst also Dreck. Ja, aber ich sag mir dann, ja, wenn es so scheiße ist, warum kaufen das denn die Leute? Also das ist natürlich der völlig falsche Ansatz. Ja, aber bringt mich ja nicht um. Ja, aber das tut es. Doch, ganz das ehrlich, bringt dich um. Nur eben nicht so schnell wie eine Kugel aus einem Revolver. Genau. Aber es bringt dich um. Ich irgendwann merken. Ja. Und ich glaube, genau das ist auch das Ansinnen gewesen. Man wollte, also es gibt ja viele ernährungsbedingte Krankheiten, Diabetes, um jetzt mal nur eine zu nennen, es gibt noch tausend andere. Und ich glaube, dass genau darum ging es bei dem Nutri-Score, die Leute ein bisschen in die richtige Richtung zu ziehen. Gab ja schon viele Ansätze. Entschuldigung. Okay. Da haben wir es wieder. Das hätte der echte Marc nie gemacht. Ja. Das ist alles nicht. Marc versucht sich hier aus der Verantwortung zu stehlen, dass er dann sagen kann, ich war nie dabei. Aber ich gucke gerade, aber wir haben warte, wirklich. Ganz kurz, ich hab übrigens, wenn wir schon mal bei KI sind, ich habe die KI gefragt, erzähl mir mal einen Witz zum Thema Nutri-Score. Und der Witz war folgender, und der ist leider, der deckt so das auf, wo wir gerade geredet haben. Mhm. Nutri-Score D auf Keksen, kein Problem. Ich werde es auf A ändern, indem ich sie als Frühstücksenergiebällchen vermarkte. Und das ist nämlich genau der Punkt. Mhm. Die KI ist selber drauf gekommen. Damit müssen wir einfach rechnen, dass sowas passiert. Wundert euch also nicht, wenn ihr demnächst eure Kekse in der Fleischabteilung findet. Aber was ist dann die Gefahr dahinter, wenn man halt genau diese Hintergründe kennt? Dass Buletten demnächst nach Kekse schmecken. Ja. Und da habe ich auch eine ganz konkrete Frage. Ich kaufe jetzt gelegentlich vegane Chicken Nuggets, vegane Gyros. Und da habe ich mich so gefragt, ob da ist nämlich auch ein Nutri-Score drauf. Ja. Und da habe ich mich gefragt, kann ich das jetzt mit normalen Chicken Nuggets vergleichen? Weil und du das andere Zutaten hast. Aber das ist genau die Frage. Ja, aber das ist doch Unsinn. Das ist genau das, was man eigentlich möchte. Ja, ich möchte wissen, sind die veganen Chicken Nuggets vielleicht gesünder als... Aber du vergleichst Äpfel mit Birnen. Aber wie ist denn das dann mit Pizza? Wenn ich eine vegane Pizza und eine, schmiert euch euren Nutri-Score sonst wohin. Also ich kann es ja wirklich komplett vergessen. Ja, das ist halt die Gefahr. Ja. Es ist nahezu unvergleichbar. Hm. Also ja, dann kannst du, wie gesagt, du musst es ja... Also aus dem Bauch heraus kannst du zwei Sachen relativ einfach vergleichen. Auf einem sehr und gerade so Mustererkennung ist das, wo Menschen eben drin gut sind und Sachen eben zu differenzieren. Aber so richtig wissenschaftlich fundiert brauchst du eine unglaubliche große Menge an so Parametern. High Level, das ist doch so High Level vergleichbar nur. Das heißt, ich gucke auf eine Verpackung, sehe grün und dann weiß ich, in irgendwas ist das gut. Ja, dann könnte irgendetwas. Ja. Und sei es nur im Vergleich mit dem ganzen anderen Dreck, der noch beschissener ist. Ja. Na gut, okay. Also dann, falls ihr jetzt dem auch aufgesessen wart, dass der Nutri-Score global nutzbar ist, also auf alle Produkte. Dann können wir nur sagen, Unser Podcast ist natürlich grün. Wenn ihr den verschlingt, ist ja wohl logisch. Ja, der hat ein fettes A im Vergleich mit Fernsehen und das Produkt überfallen. A. Genau, haben wir auch nicht gekauft. Nein, den könnt ihr vergleichen mit anderen Podcasts, mit Fernsehsendern, mit Radiosendern. Kein Problem. Aber das ist doch das einzig Gute an dem Nutri-Score. Er kann nicht erkauft werden. Richtig. Aber wenn man halt die Hintergründe kennt, weiß man auch, was erst man davon halten soll. Nur gebrauchen. Genau. Und ihr könnt ja bei eurem nächsten Einkauf, morgen oder in den nächsten Tagen, einfach mal in euren Einkaufswagen gucken und schauen, wie viel grün und wie viel rot ihr gekauft habt. Ja, aber es ist doch egal. Richtig. Eigentlich schon. Irgendwie ein bisschen. Sag ich mir ja auch. Ach komm. Okay, wisst Bescheid. Wir haben euch aufgeklärt. Wenn wir bei Vergleich sind, machen wir noch ein zweites Vergleichsthema? Ja. Marc wollte noch über Vergleichsportale reden. Dafür haben wir nicht mehr die Zeit. Dafür haben wir nicht mehr die Zeit? Nein, guck doch mal auf den Wecker. Hä, wir machen doch seit... Ach so, du hast es gar nicht mitbekommen, ne? Wir machen jetzt immer 2 Stunden. Na, das tun wir nicht. Genau. Okay, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Guck mal, ob wir da irgendwas Wichtiges haben. Dann tun wir das heute mal nicht. Wir hatten noch irgendein Thema, wo wir jetzt von wegen... Willst du dann die Dinge des Jahres jetzt noch machen? Mach doch, komm. Ich sag nein. Was? Ja, aber was dann? Willst du jetzt nur noch Witze machen? Ist ja gerade gemütlich. Ne, wir haben doch schon die ganze Zeit Witze gemacht. Ihr seid doch die Größe. Warte, Marc hat was Ernstes noch. Yes. Ich möchte jetzt keinen Witz hören. Ich war mit meinem Neffen bei Jäger und Sammler. Ach, das Ding. Was ist das? Jäger und Sammler ist eine Institution, genau. Ja, das ist gut. In Langwitz, in West-Berlin. Langwitz ist ein Ortsteil von Steglitz. Und dort in der, was ist das, Karmelzer Damm, Paul-Schneider-Straße? Ich glaube, Karmelzer Damm, Langwitzer Straße. Na, jedenfalls, dort gibt es einen Laden, da kannst du hingehen und da kannst du mit Pfeil und Bogen schießen. Ist das ein Geschäftladen oder meinst du Laden im Sinne von ein Ding? Es ist ein Gelände. Ja, okay. Es ist sehr rustikal. Okay. Nein, es ist kein Geschäft in dem Sinne. Es ist kein Ladengeschäft. Aber es ist natürlich ein Geschäft. Und ein Geschäftsmodell vor allen Dingen. Und ich war schon immer fasziniert von dieser Pfeil- und Bogengeschichte und habe das aber nie richtig gekonnt. Und meine Tina hat mir dann irgendwann einen Gutschein dafür geschenkt. Das ist schon einige Zeit her, wir erinnern uns. Wir wollten zusammen gehen. Ja, ganz genau. Ja, und dann hatte ich mit meinem Neffen ja niemanden gefunden, der kurzfristig irgendwie dann mal konnte. Und dann sind wir dahin. Kann ja nie. Und es war ein überwältigendes Erlebnis. Also erstmal, wir haben da direkt mit dem Chef zu tun gehabt, aber die anderen Mitarbeiter sind bestimmt auch sehr, sehr nett und hilfsbereit. Und aus der Trainingsstunde, das ist quasi ein Trainingstag geworden. Ja, also das, was kostet das? 20 Euro oder was irgendwie davon? 20 Euro die Stunde. Nein. Also da durfte er mich nicht drauf festnageln. Jäger und Sammler oder jäger-sammler.de, die haben eine eigene Website. Und der Knaller war, der hat sich wirklich richtig Zeit genommen. So, pass auf, jetzt zeige ich euch erstmal, wie man sich richtig hinstellt und wie man dann den Bogen hält und wie man jetzt da so einen Pfeil einspannt. Und wie man dann irgendwie sich bewegt etc. und so weiter. Du hast dann auch noch so Schutzausrüstung bekommen, weil man vielleicht hat der eine oder andere das einfach mal gemacht, so, oh geil, Pfeil und Bogen, nimmt das Zeug, spannt, zack, lässt los und aua. Weil einfach die Sehne gegen den Unterarm, mit dem man den Bogen gehalten hat, irgendwie geschlagen ist. Und da kriegt man sehr schnell richtig blaue Flecken. Ich habe das in ungeübter Form mit eigenen Augen beobachten dürfen. Da hat zweimal Abziehen gereicht und dann war der komplette Unterarm blau. Ja, ganz genau. Deswegen das macht auch Armschutz. Oder die richtige Technik. Oder eben die richtige Technik. Und wir haben zwar diesen Armschutz dann bekommen im Laufe dieser Trainingsstunden, aber wir haben sie tatsächlich nicht gebraucht. Weil er hat uns das so gut gezeigt, dass das, wie gesagt, überhaupt nicht vonnöten war. Und mittlerweile bin ich auch echt in der Lage, ich kann Pfeil und Bogen nehmen und kann das spannen und kann richtig zielen und ich treffe dann auch wirklich mal was. Warum ist das für mich so besonders? Weil, wie gesagt, ich das schon als Kind irgendwie faszinierend fand, nie in die Verlegenheit kam, aber vor einigen Monaten, also letztes Jahr irgendwann, haben wir ein Team-Event von einer Firma aus gehabt. Da waren wir im Kletterpark in Potsdam, davon habe ich berichtet und ein Teil davon war auch so eine Shooting Range für Pfeil und Bogen. Und da gab es auch eine kurze Einführung, dann hieß es nur so nach ein paar Minuten, pass auf, da ist das Gerät, jetzt nimmst du das und dann legst du los. Und dann hat es bei vielen Kollegen Aua gemacht, bei mir zum Glück nicht, aber ich habe nichts getroffen. Ich war nicht in der Lage, entsprechend irgendwie zu zielen, weil es einfach eine Frage der Technik ist. Und bei Jäger und Sammler war das alles überhaupt kein Problem. Also man kann dorthin gehen, man kann sich das zeigen lassen. Vielleicht habe ich da nur besonders viel Glück gehabt. Also wie gesagt, wenn du da eine Trainingsstunde irgendwie buchst, geht bitte nicht davon aus, aufgrund meiner Aussage, dass ihr dann den ganzen Tag bleiben könnt. Und vor allen Dingen geht nicht davon aus, dass die 20 Euro kostet. Ja. Ganz genau, da bitte auch nochmal genau recherchieren. Du kannst eine Trainingsstunde machen, du kannst auch einfach so hingehen und sagen, ich möchte mir hier einen Bogen ausleihen und Pfeile. Ganz genau. Und dann kannst du dich über das Gelände begeben und kannst dann da auf Zielscheiben schießen nach eigenem Gusto. Und dann kannst du auch noch so einen richtigen Parcours, wo sie dann so ein paar Gummiziele irgendwie aufgestellt haben, wo du dann quasi unter real scheinenden Bedingungen, dann was weiß ich mal, auf einen Bär schießen kannst, den sie irgendwo im Gebüsch irgendwie verscharrt haben. Keine Ahnung. Soweit bin ich den Tag nicht gekommen, weil wir haben nach 3,5 Stunden einfach abgebrochen, weil wir pipi mussten und mal was essen wollten. Okay. Nicht ohne zu erwähnen, dass wir gesagt haben, das war ganz zauberhaft bei euch und ihr habt uns mit Sicherheit nicht das letzte Mal gesehen. Und man kann dort auch sich selber einen Bogen bauen. Das bieten die auch an. Das ist ein Workshop wahrscheinlich. Ja, genau, es ist so ein Workshop, aber ja, also du kann hast dann eben so viele Stunden, wie du dafür brauchst, so viele Sitzungen, wie du dafür brauchst. Holz, und, das will ich noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, du kannst aber auch schon fertige Bögen und dort kaufen, käuflich erwerben. Also es ist ein umfassendes Geschäft rund um dieses Thema. Kannst du auch mit deinem eigenen Bogen kommen? Ja. Nicht schlecht. Und das heißt 2028, Olympische Spiele? Nein. Nein, dafür wird es nicht reichen. Stefan, wie bei so vielen anderen Sachen, steht hier der Spaß im Vordergrund. Ah ja. Ist und die Selbstverteidigung natürlich. Weißt du, ja. Weißt du, genau. Selbstverteidigungskurs im Bogen. Hast du jetzt immer deinen Pfeil und Bogen mit. Ja. Entschuldigung, kannst du mal 10 Meter vor mich laufen? Genau, sonst kann ich weißt du, ob das ein Verein auch ist? Ob man da Bogen, so, man da einen Verein eintreten kann? Nee, weißt du nicht, okay. Das weiß ich nicht. Gut, okay. Aber wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich das gerne in Erfahrung bringen. Also mich würde ansonsten nämlich interessieren, also wenn du ja mal einfach auf jäger-sammler.de. Ich gehe mal auf die Webseite. Mich würde nämlich interessieren, ob, die, ob es Vereine in Berlin gibt, wo man Bogenschießen im Verein kann. Ja. Das gibt es. Ja. Weißt, kennst du einen? Nein. Gut. Wenn du das nächste Mal da bist, frag mal. Sehr gerne. Gut. Treffsicher ist einer. Haha. Hast du ja ausgedacht? Ja. Das ist wie Schrittvermittlung als Tanzschule, gibt es wirklich. Genau. Friedrichshain, Schrittvermittlung. Ich habe erst gedacht, das weh, aber ist egal. So, ja, wunderbar. Das Bogenthema. Jetzt hast du vergessen, ich hatte tatsächlich den Auftrag, mir von dir berichten zu lassen, wie und wie das so war. Vor allem war, sollte ich mitbringen, was es kostet, was wir jetzt nicht rausgefunden haben. Wir verlinken in den Shownotes. 20 Euro, ja. Da müssen wir euch jetzt hier nicht mit irgendwelchen Details langweilen. Nee, und vor allen Dingen auch nicht mit der Recherche, die jetzt Marc dann durchführen würde. Genau. Gut. Hört, dann war das der also Stefan. Was? Dinge des Jahres? Nee. Jetzt hat Stefan auch keinen Bock mehr. Kurzer Hinweis, genau, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Kurzer Hinweis, wir haben jetzt den November. Mir gibt doch bald ein Jubiläum. Ja, was? Was denn? Ihr habt nicht aufgepasst. 9. November? Wir haben erstmal, wir haben ja Tag der Deutschen Einheit, dann haben wir den, den Mauerfall. Hatten wir ja schon, den Tag der Deutschen Einheit. Aber der eins davon ist auch im November. Das ist aber nicht der Tag der Deutschen Einheit. Nee, der ist im Oktober. Der Mauerfall ist im November. Ja, 1990. Ja, und wann ist der? Wann ist der? 3.9.? Am 9. November. Am 9.9.? Ja, 9.11. Scheiß Zahlen, ey. Nein, am 9.11. gibt es viel in Berlin und ich habe auch schon mal geguckt. Aber du meinst das Event jetzt oder redest du von was anderem? Ja, genau, da ist ja viel los. Ne? Kann man sich ein bisschen so über die Geschichte informieren. Also du redest vom Mauerfall, ja? Ja. Gut. Genau. Das ist jetzt gerade nicht so rausgekommen. Ich dachte, das hätte ich jetzt so einfach dir zwischen die Füße geworfen. Ach so, und nee. Und Berlin spielt ja da auch eine wichtige Rolle, falls du das mitgekriegt hast beim Mauerfall. Ja. Also nach meinen Informationen ist das ab sofort, unverzüglich. Unverzüglich. Genau. Und wem das nicht interessiert, da gibt es natürlich noch tolle Sachen im November. Es geht nämlich los mit weihnachtlichen Dingen. Der Christmas Garden Berlin startet. In Britz. Die Berliner Märchentage kommen. Ne? Was haben wir noch? Weihnachten im Pierpark geht jetzt auch schon los. Es ist dasselbe wie der Christmas Garden Mitte November. Ne? Nicht nur, dass man jedes Jahr gefühlt ein paar Wochen früher Lebkuchen irgendwie in den Geschäften bekommt. Nein, Stefan im meisten Berlin-Podcast wird auch jedes Jahr immer etwas früher auf Weihnachten aufmerksam machen. Doch. In 2 Monaten ist alles vorbei. Ja, in 2 Monaten. Dann berichte bitte in 2 Monaten. Lass mich damit in Frieden. Ich möchte jetzt den Herbst genießen. Jetzt kommen wir doch nicht mit Weihnachten hier. Was soll denn das? Ne? Okay, dann habe ich was für Marc. Die französische Filmwoche steht an. Was passiert da? In verschiedenen Kinos. Französische Filme. Ist das da was ist Marc auf jeden Fall ein Fan von. Wie kommst du denn darauf? Hast du mal erzählt, französische Filme? Das ist so ein Quatsch. Deutsche Filme magst du nicht. Das hast du mal erzählt. Französische Filme sind auch furchtbar. Diese Notiz musst du in deinem Notizbuch schreiben. Es gibt tolle französische Filme. Zum Beispiel Willkommen bei den Sties. Und auch na, wie hieß er? Der Mann im Rollstuhl, der von seinem ziemlich beste Freunde. Ziemlich beste Freunde. Genau den meine ich. Ja. Aber das sind doch nur Ausreißer. Der französische Film an sich ist für das deutsche Auge nicht geeignet. Übrigens, das war aber alles mal anders. An der Stelle nochmal als Videotipp, Simplicissimus, der YouTube-Kanal, der hat nämlich eine komplette Folge darüber gemacht, wann es passiert ist, dass der deutsche europäische Film dem Untergang geweiht war. Ui. Weil ist das Europa... Europa war eine Filmnation gewesen. Ja. Europa. Kann man zur Europanation sagen? Nee. Ja, es war Deutschland, Frankreich. Mhm. Deutschland war da auch sehr vorne mit dabei und an irgendeinem Punkt ist Amerika einfach an uns vorbeigezogen. Ja. Okay. Ich nehme an, da kam uns der Zweite Weltkrieg dazwischen. Ja. Das könnte sein. Weil es könnte aber auch ein technisches Ding sein. Nee, das liegt hier. Fritz Lang, Metropolis. Gegangen. Seitdem ist das so. Schweighöfer. Ja. Wer kennt ihn nicht aus? Manta Manta. In Hollywood. Den Namen habe ich irgendwo mal gelesen, aber. Ja. Oder der andere, der so immer. Wer war das? Klaus Kinski? Nein, du meinst hier den... Auspeitschen sollen sie dich! Kinski, an der Stelle YouTube-Tipp. Kinski Ausraster, unbedingt angucken. Lohnt sich. Du meinst Til Schweiger. Ja, selbstverständlich. Ach, Til Schweiger. Ja. Nee, dass der deutsche Film sehr groß war, zeigen ja Filme wie Metropolis. Ja, Fritz Lang. Einer. 1919, 1920. Ja, irgend sowas. Schon lange her. Und ganz viele Details dazu gibt es am Potsdamer Platz im Filmmuseum. Ganz genau, im Sony Center. Wenn ihr das Geheimwort irgendwas ist doch immer sagt an der Kasse, dann erhaltet ihr keinen Rabatt. Ja. Aber ein fragendes Gesicht. Genau. Vielleicht eröffnet sich ein Gespräch. Genau. Wir haben einen Hörer mehr. Vielleicht. Gut. So ist das. Ne? Gut, Marc will doch keine Weihnachtsmärkte hören. Dann nein, definitiv nicht. Wenn der Weihnacht... beim nächsten Mal. Aber Stefan, wann kommen die Weihnachtsmärkte? Das Krasse ist, wir kennen es ja aus unserer früheren Zeit. Normal sagt man, die Weihnachtszeit beginnt nach dem Totensonntag. Ist ja immer noch so. Ne? Ja, aber heute halten sich die. Die heißen Wintermärkte vorher. Ja, das ist ein anderer Begriff. Und ich bin gestern zum Beispiel. Alter Wein in neuen Schläuchen. Genau, in Lichtenberg bei IKEA vorbeigefahren. Und da leuchtet schon der Rummel, der bald kommt, der wird alles schon aufgebaut. Das ist schon so W-Markt steht dann nur. Und dann wird nach Totensonntag. Richtig, gelüftet. Der Weihnachtsmann ist noch nicht da. Der am Potsdamer Platz ist sogar schon die Rutschbahn aufgebaut. Ja. Haben wir in Berlin nicht ein Beleuchtungsproblem? Gab es da nicht hier großer Aufruf, der Kuhdamm darf wie nicht? Wie jedes Jahr, wie jedes Jahr. Ach, das ist auch so eine Marketingaktion. Ja, ja, genau, wie jedes Jahr. Man sammelt gerade Geld, Strom oder die irgendwas. Die großen Alleen, Kuhdamm unter den Linden. Früher haben die Geschäfte sich zusammengetan, in einen großen Topf eingezahlt und davon wurde die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kuhdamm bezahlt. So ja, und mittlerweile sind sie der Meinung, der Staat müsse sich daran beteiligen. Also wir Steuerzahler, da haben die ein Ei am Wandern? Was ist denn da schon wieder los? Richtig, wir bezahlen dann die beleuchtete Straße und die kriegen die ganzen Einnahmen. Dann machen wir aber auch halbe hier. Ja, richtig. Ja, na? Das nennt man Arbeitsteilung. Also, Marc hat recht, wir haben gerade mal die Zeit umgestellt und Weihnachten, da ist uns ja noch lange nicht nach. Was? Das muss ich verpasst haben. Ich bin schon gewundert, das Fernsehprogramm nicht mehr hinhaut. Ist die Tagesschau immer um 19 Uhr kommt. René, jetzt stell mal die Dominosteine beiseite und mach weiter im Programm. Genau, wir machen weiter im Programm, denn jetzt gibt es, aus ganz verlässlicher Quelle habe ich gehört, dass die Sendezeit schon fast vorbei ist. Ja. Deshalb, Marc, brauchst du mir die Uni ins Gesicht drücken, ich habe es ja akzeptiert. Ich mach's doch so gern. Er hat doch selber einen. Deswegen kommen wir jetzt zum beliebten Witzbattle. Witzbattle. Ah ja, und ich darf schon vorausschicken, es gibt dieses Mal auch eine Weisheit des Tages. Und ich darf vorausschicken, wir machen gegengesetzte Uhrzeiger. Neu jetzt, ja? Nee, weil ich bin noch am Markt dran, oder? Ja, so ist es. Stimmt. Dann machen wir einen gegengesetzten Uhrzeigersinn. Oh ja. Dann der Uhrzeigersinn, auch so ein Wort. So, Ruhe bitte. Runde 1. Ich muss mich konzentrieren. Etwas atmen. Vielen Dank dafür. Kommt ein Mann in seine Stammkneipe? Und in einer Hand hält er einen riesigen Hundekot und sagt, kickt euch das mal an, Leute, da wäre ich fast drin getreten. Oh mein Gott. Kommt, wir wollten das gestern erzählt. Ja. Aber ich bin lustig. Okay, sagt eine Ziege zur anderen, ey, kommst du mit in die Disco? Nee, ich habe keinen Bock. Süß. Ich habe einen Witz von Mike Krüger, der jetzt neulich auch im Fernsehen gezeigt wurde. Ein Mann kommt in die Küche, da ist seine Frau, brät gerade ein Spiegelei oder macht gerade ein Spiegelei für ihn, ne? Und dann sagt er so, mehr Öl, du musst mehr Öl machen, es trocknet sonst. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Und sie so, bist du bescheuert irgendwie so? Na, noch mehr Öl, kann man doch sonst nicht essen. So, was ist denn mit dir los? Und so, ne, siehst du mal, wie mir es beim Autofahren mit dir geht. Ja, sehr gut. Von Mike Krüger, richtig noch? Ja. Selbstverständlich. Hatte ich erzählt, dass ich ihn mal ganz persönlich in Leipzig getroffen habe? Er hatte ja eine schreckliche Kindheit. Hat er? Mike Krüger, ja. Das hat er jahrelang bei sieben Köpfe erzählt. Das kennen nur die Älteren. Und Stefan glaubt, das wäre die Wahrheit. Ist es nicht? Siehst du, selbst da konnte ich Wahrheit und... Fake, weil es gibt schon immer dieses Fake. Ja. Auch wenn es neu klingt. So, Marc. Marc ist Ecke. Runde 2. Ah ja, ich glaube, der kommt von Stefan. Ich hatte viele atemberaubende Frauen, tönt der Heinz am Stammtisch. Darauf Gerd, Oh, so wie du es sagst, klingt es auch viel besser, als wenn du zugeben müsstest, dass du sie selber aufblasen musstest. Ach ja, okay. Hä? Ich kenne den nicht. Hat das nicht das verstanden? War der von dir? Also er hat ihm mal erzählt vor echt? Ein paar Jahren. Echt? Ich habe den noch nie gehört. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Okay, ich habe einen Witz, den habt ihr definitiv noch nicht gehört. Okay. Sagt ein Hockey zum anderen, sag mal, was gibst denn du deinem Pferd eigentlich zu fressen? Heu. Aber nur vom Besten. Und du? Ich gebe meinem Pferd Whisky, aber nur vom Besten. Hm, Whisky. Echt? Hast du schon mal gewonnen? Nee, das nicht, aber mein Pferd ist immer das Lustigste am Start. Ja, das ist gut. Das ist gut. Hey Leute, jetzt ist auch Halloween, wa? Geht mir voll auf den Kürbis. Und jetzt reicht schon, das fand ich schon lustig. Jetzt nochmal wichtiger Tipp, ne? Also Mumienkostüme, die kommen authentischer rüber, wenn keine Blümchen auf dem Klopapier sind. Ja. Absolut. Ja. Runde 3. In einem Brief an die Kummerkastentante einer Jugendzeitschrift ist zu lesen: Ich bin die Gabi, ich bin 14 Jahre alt, mein Freund ist 16. Wir lieben uns sehr. Neulich hat er mich zum ersten Mal geküsst. Das war schön. Dann habe ich ihm an die Hose gefasst und einen flaschenförmigen Gegenstand ertastet. Und nun meine Frage: Kann es sein, dass mein Freund ein Trinker ist? Ja. Okay, ich habe so einen ähnlichen anzüglichen Witz. Sehr gut. Nein, ich habe einen nicht so einen ähnlichen, aber auch einen anzüglichen Witz. So. Wird immer besser. Die Ehefrau des Jägers liegt mit ihrem Geliebten im Bett, als sie plötzlich ihren Mann die Treppe hochkommen hört. Erschrocken sagt sie zu ihrem Liebhaber: Mach schneller, bewegte Ziele trifft er nicht so gut. Okay. Kommt ein Angler in den Fischmarkt und er sagt: Werfen Sie mir mal 2 Forellen zu. Sagt der Fischverkäufer: Warum denn werfen? Naja, kann ich heute Abend wenigstens sagen, ich hätte sie selber gefangen. Donnerwetter. Witze mit Tiefgang. Ja. So, Marc, jetzt ist es Zeit für einen Bonuswitz. Na, wenn ihr darauf besteht. Wir nicht, unsere Hörer bestehen ja, darauf. Bonusrunde. Du sag mal, hab dich lange nicht gesehen. Du warst doch im Urlaub, oder? Das ist absolut richtig. Ah, und wie war's da? Naja, ich war mit meiner Frau hier an der Costa Dorada. Da ist die doch echt zur Schönheitskönigin gewählt worden. Jetzt hast du ungefähr eine Vorstellung davon, was das für ein mieses Kaff war. Ja. Okay, 2 Rentner stehen in einer Disco und gucken jungen Leuten beim Tanzen zu. Da sagt der eine: Also, wenn ich mich damals so bewegt hätte, dann hätte mir mein Arzt Tabletten gegen Würmer verschrieben. So, ihr wisst twerken, ne? Nur, dass man auch ein Bild im Kopf hat. Okay, jetzt habe ich doch noch für Marc hier so einen Weihnachtswitz. Danke. Warum kauft sich der Weihnachtsmann keinen Motorschlitten? Naja, weil sie es nicht rentiert. Rentiert, ja, sehr schön. Wortwitz, muss man Wortwitz. Aber da ich nicht Thorsten Sträter bin, kann ich damit leider nicht so viel anfangen. Das ist halt, jetzt frage ich mich, wenn dieser B-Witz von Stefan, ist dieser B-Witz aus der Kategorie Wortwitz ist und ist der dann Witzescore vergleichbar mit meinen, ein sagt der einen zum anderen Witzen? Das kann ich nicht beantworten. Nee. Gut, aber das noch. Nicht ohne dabei komplett auszuticken. Jetzt kommt von dir auch noch ein B-Witz, also ein Bonuswitz. Nee, wir sind ja durch. Dann schließe ich mit einem Bonuswitz ab. Noch einen. Ja, und der ist jetzt mit Pauken und Trompeten, kommt der. Oh, und zwar: Nach der Blutspende sagt die Schwester: Vielen Dank, Herr Junge. Keine Ursache, kommt von Herzen. Oh, auch noch so ja, das ist so ungefähr dieselbe Kategorie. Ja, gut. Soll ich gleich anschließen mit der Weisheit des Tages? Ja, bitte. Du hast ja schon die ganze Zeit. Ich habe meine Weisheiten alle während der Sendung untergebracht. Hast schon 149 losgehauen. Ich weiß an der Stelle leider nicht, von wem es kommt, aber es heißt: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Oh, ja, der ist so gut im Aufstand. Und wer alles glaubt, weiß vielleicht nichts. Wer nicht. Kannst du das wie so ein Schuldiktat machen? Wer nichts weiß. Ja. Komma. Ja. muss ja. alles ja. glauben. Ja. Ausrufezeichen. Punkt. Wie viel Wort habe ich groß geschrieben? Alle. Du hast eine große Schrift. Nein. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe kein einziges Wort außer dem Wortanfang groß geschrieben. Wer? Das heißt, das wird das Substantiv im Satz. Wer? Wer? Wer habe ich aber groß geschrieben, weil es am Satzanfang steht und nicht. Auch. Ich hätte, okay, aber wenn ich geschrieben hätte, alles muss glauben, wer nichts weiß, hätte ich wer auch nicht groß geschrieben. Ja. Da gibt es einfach keins. Es ist ein Satz ohne Substantiv, Subjekt, Objekt, Prädikat. Geht auch so. Gut. Also ab demnächst nicht nur Deutsch. Das ist wie Schwarz-Weiß-Fernsehen. Deutsch nach Hilfe. Oh Mann. Das ist wie Schwarz-Weiß-Fernsehen auf dem Papier. So gut, ist es. Alles klar. Wunderbar. Gut. Wir sind durch. Wir sind am Ende. Folge 150. Lass uns nochmal anstoßen. Hier. Prost. Klör. Ja. Alberner Kerl. Prost. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Das hoffe ich doch sehr. Ja, ich hoffe es auch. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Marc, jetzt kannst du nochmal ausrücken. Alexa, mach mir eine Stulle. Und hier sind die Outtakes. Das ist ja der Backup, das Backup, die Backup. Ich höre ein Handy. Du hörst ein Handy? Ja. Ja, kann meins gewesen sein, ziemlich weg jetzt. So, die Aufnahme läuft. Jeder sitzt auf seinem Platz. Immer wenn Stefan Cola trinkt, dann denkt er, er ist wieder 8 Jahre alt bei seiner Oma, weil nur da durfte er 2-mal im Jahr Cola trinken. Das ist so ein 90er-Stift. So, dann noch ganz wichtig für euch. Es hat sich was Neues bei mir ergeben. Und zwar, ihr müsst darauf achten, wenn ich so mache. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass mir etwas egal ist. Ah ja, okay. Wo hast du diese tolle Geste her? Na, ich möchte doch hier nicht. Achso. Ich möchte doch nicht vorgreifen. Du willst nicht spoilern, alles klar. Gut, du kannst das gerne machen. Guck, dass du in deinem Radius bleibst und hier niemand auf die Fresse haust. Warte mal, du sitzt jetzt schon wieder. Sag mal. Hallo, ich habe mich nicht bewegt. Das sage ich dir gleich, ob du dich bewegt hast. Ja, du hast dich nicht bewegt. Du hast dich nicht bewegt, alles ja, gut. Ich wollte gerade sagen, mach mal die Tür noch zu, aber ist ja eine Glastür. Oh, ja. Habe ich nicht bei. Scheiße. Siehst du, schlecht vorbereitet. Und ich dachte, wir sind bei René auf Arbeit. Dabei was, nee, hab ich, soll ich die Stoppuhr anmachen? Da müssen wir halt rechnen. Wenn wir eins gut können, dann rechnen. Genau. Wir warten wie immer nur auf dich, Stefan. Warte mal, ich möchte wissen, ob ich wirklich drauf bin. Wir ich muss kurz noch gucken. Auf René. Ja. Natürlich bist du drauf. Ich habe mal eine Nachbarin gehabt, die hatte schwarze Wände gehabt. Die ist war das, so ein bisschen. Ist dunkel. Das schon dein Aufsager? Ich habe meine Nachbarin gehabt, die hat schwarze Wände gehabt. Nee. Ja, und außerdem stellen wir euch heute eine Orientierungshilfe vor, die euch komplett lost macht. Kein guter Deutsch. Nee. Warte, dann, ich kann das gerne ändern. Aber nur. Dann gehe ich mir jetzt ein Reh schießen. Das ist ein bisschen schwer. Lost. Da seid ihr lost. Du hast Stopp gemacht. Dann machen wir jetzt hier Stopp. Stopp.